Jeder Wanderer, willkommen zur 15. Ausgabe des Greif und Glau Podcasts. Der einzige Podcast, auf den noch Ryan stolz wäre. Heute mit... Tja, mal wieder Christophorus. Hallo. Und? Mir. Greif und Glau. Ja. Hätte ich schon wieder sagen sollen. Wie wär's denn mal, wenn wir zur Abwechslung, anstatt mich auszuwechseln, einfach mal dich auswechseln? Nein. Dachte ich mal. Das können wir machen. Wenn du irgendeinen Gesprächspartner findest, dem du alleine einen Podcast zustande kriegst, können wir das gerne machen. Ich denke. Ich könnte mich wunderbar über Computer auch anspielen. Ja. Das kann ich mit dir zum Beispiel nicht. Ja, das stimmt. Aber ich bin erfahrener Xbox-Profi und habe schon 200 Xbox-Punkte bekommen. Ich glaub, ja, die kriegt man, glaube ich, wenn man Spiele einlegt oder so. Spiele reinlegt? Ja, nee, Spiele einlegt. Ach so. in dieses Gerät. Ja, das kannst du den ganzen Tag machen. Ja, genau. Ich leite mir immer Spiele aus, lege die rein und sammle so meine Xbox-Punkte. Aber neben diesem kleinen Geheimnis am Rande, was auch so gar nicht stimmt, ich bin schon ein wahrer Profi bei Metro 2033 und habe deinen alten Spielstand schon länger überspielt. Und Baldur's Gate 2 müsstest du auch schon gefühlte 22 Mal durchgespielt haben. Ja, da gibt es übrigens auch was Neues. Die, wie heißt die? Enhanced Edition. Hast du auch schon von gehört? Och, selbstverständlich habe ich davon gehört. Und ich habe schon feuchte Träume, wenn ich daran denke. Ja, das wird sicherlich interessant. Das viel interessanter finde ich aber, dass das Ganze nur der Auftakt dazu sein soll, dass sie Baldur's Gate 3 machen wollen. Ja. Ja, es wurde getwittert von einem der Macher. Ja. Du alles hättest du mal meine Posts gelesen, aber nein. Ja. Also ich bin auch gespannt, allein die Enhanced-Version. Ich glaube, dann wird man mich tagelang erstmal nicht mehr sehen, wenn die erstmal draußen ist. Ja. Und bei das Game 3 bin ich Monate weg. Den einen freut's. Schnauze. Ja, apropos nicht sehen. Wir waren auch quasi am 31.03. hier nicht zu sehen, weil wir waren auf der Hannover Spielt. Genau. Ja, dazu wollen wir einen kleinen Con-Bericht machen, quasi als Hauptthema der Episode. Ja, Christoph, hat's gefallen? Das Fazit vorweg. Ich war ja seit langem mal wieder auf einem Con. Und, das stimmt, das kann ich bestätigen. Ja, mir hat's sehr gefallen. Wir waren ja entsprechend den Samstag da, richtig, den 31. Und wir haben jeweils an zwei Spielrunden teilgenommen. Jawohl. Du an, ich muss überlegen, einmal Dungeon Slayer, das war aber später, und dann die und erste Space Spielrunde. Pirates habe ich. Space Pirates gespielt. Ach, wir stellen das auch runter noch vor. Richtig. Genau. Während ich an Ruh dich nicht aus und an Don't Rest Your Head. Genau. Und an Airship Pirates teilgenommen habe. Richtig. Ja, aber erstmal zum Allgemeinen. Also. Die Orga war wirklich gut, bis sogar sehr gut. Sehr gut, würde ich sagen. Ja, richtig. Genau. Also von allgemein, was so auf den Großkons immer problematisch ist, Klammer auf Toiletten zum Beispiel. Es war immer Klopapier da, sie waren immer sauber. Das schon mal Respekt. Beim Kleinkon natürlich auch einfacher als beim Großkon, wo du auch wirklich an 10 verschiedenen Orten Toiletten hast. Da war es ja, glaube ich, nur eine Haupttoilette, aber... Ja, die Toiletten habe ich auch. Trotzdem, also das Klopapier alles oder so, das gibt es auch auf den penunsigsten Cons. Ja, aber davon abgesehen, was mich sehr beeindruckt hat, ist der Klassiker eigentlich, was es immer auf Cons gibt, dass du hast die Spielliste, wo du dich eintragen kannst, wo dann die ersten 5 durchgestrichen sind und sich selbst hinzugefügt Nummer 7 bis 10 dann eingetragen haben. Das und dann am Spieltisch bei der Hannover Spielt. 10 gesessen haben. Man hat nämlich, also es wurde immer, gab die, glaube ich, 3 Con-Slots. Immer eine Stunde vorher wurde sozusagen, konnte man sich zu den Runden eintragen. Hat dazu kleine Aufkleber gekriegt. Jeder einen, logischerweise. Nicht 5 oder 6. Ja, mit einer Nummer drauf, konnte sich den aufkleben und der Rest von diesem Aufkleber, die Rückseite sozusagen, hat als Quittung gedient, wo die Nummer drauf stand. Genau. So hat wirklich jeder sich in die Runden eintragen können und es gab da kein Chaos, keine Verwirrung. Das stimmt. Also es war tatsächlich verpflichtend, weil man konnte einzige Weg wäre gewesen, die Kleber wieder zu entfernen. Aber das gestaltet sich schon sehr schwierig. Also der eine solche oder andere, Vorfälle sind uns nicht bekannt geworden. Nee, das ist richtig. Also der eine oder andere hat vielleicht mal einen Strich durchgemacht durch seinen Aufkleber. Aber das gab es eigentlich wirklich nur ja, sehr vereinzelt. Es gab ja auch extra eine Regelung, wie was man machen muss, wenn man da sich noch genau ändern wollte. Also das war gut gelungen. Lob. Ja, und auch generell. Also ja. Das war einer der positiven Punkte, genau. Ja, ein weiterer war zum Beispiel die Tombola. Gab es ja auch noch dann eine Tombola zwischendurch. Wo entsprechend dann jemand rumging und Lose verkauft hat. Ich habe die Reste aufgekauft. Genau. Ja. Du hast, glaube ich, aber auch nicht viel gewonnen. No, ich habe 7 Lose gekauft, habe so ein Getränk gewonnen. Das ist nicht viel, aber mein Nachbar bei Space Pirates, Bangrim, auch. Ja, stimmt, der hat das Dungeon Slayer. Der hat ein Dungeon Slayer Regelwerk. Also sogar die Box gewonnen, genau. Also der war sehr zufrieden. Genau. Kein Wunder, hat er auch schon mal bei mir gespielt. Was ich ganz besonders fand, was mir da gefallen hat, das war, also wer Tombolas ja kennt, der kennt das ja, dass. Bei Tombolas wohlgemerkt, nicht beim Lose ziehen, sondern bei Tombolas. Das ist ja die Gewinnverlosung irgendwann immer ab einem gewissen zeitlichen Punkt stattfindet. Das haben sie. Ja, haben sie da nämlich anders gelöst, weil man konnte mit seinem, wenn man denn was gewonnen hat, gleich zum entsprechenden Stand gehen und seinen Gewinn. Ja, zum Infostand, das war ein zentraler Stand. Genau. Und das fand ich schon ganz, ganz gut gelöst eigentlich. Muss ich sagen, meine Fenster an Tombola habe ich auch mal so gemacht und da hat allerdings jeder einen Trostpreis gekriegt. Und wo wir gerade dabei sind, und leider ist die RPC jetzt schon vorbei, aber wird bestimmt auch dieses Jahr so sein. Die letzten Jahre beim Zunftblatt lohnt sich immer, alle Ausgaben einmal zu kaufen. Es gibt für jede Ausgabe ein Los und dann kann man bei Tombola groß abräumen. Und wenn man verliert, kriegt man noch einen Würfel dafür. Großartig. Ja. Außerdem ist das Blatt toll, aber. Also, wenn man es optimistisch sieht, habe ich, also ein Los kostet ja 5 Euro. Habe ich 5 Was? Euro? 1 Euro. Was habe ich gerade gesagt? 5 Euro. Nein, falsch. Ein Los kostet 1 Euro. Wenn man es optimistisch sieht. Also wenn man es optimistisch sieht, 1 Euro für ein Los, habe ich 5 Euro in immerhin 5 Schmierzettel investiert. Ja, das ist richtig, aber gut. Ja gut, ein Trostpreis wie ein Würfel oder so wäre noch ein Gimmick oben drauf gewesen. Gab es nicht, aber die Preise, auch das, was so bei uns an den Tischen gewonnen wurde, war schon fair. Also es gab ja schon faire Aktion. Ja, der Eintritt für Samstag hat 8 Euro gekostet. Für beide Tage her wäre es, glaube ich, 10 gewesen. Spieler da kostenlos, das ist ja auch immer schön. Sie sich voranmelden, wohlgemerkt. Genau. Also ich habe die 8 Euro gerne bezahlt und wenn ich jetzt 7 Euro bei Losen, wenn das dafür da stattfinden kann, das ist doch eine gute Sache. Und es gab immerhin, was auch bei mir auf Gegenliebe gestoßen ist, man konnte sich auch einen Hannover spielt Kaffeebecher kaufen für 9 Euro. Die Flatrate. Hatte dafür dann auch eine Kaffee-Flatrate für beide, wenn ich mich recht erinnere, für beide Tage sogar. Ja. Ja, wie oft hast du sie genutzt? Ja, an mir haben sie leider doch verdient zum Schluss. Na gut, man muss aber bedenken, so ein Becher kostet bestimmt auch 4-5 Euro. Ja. Wenn du dir 5 mal Kaffee geholt hast, ist das schon okay. Hast du den Becher wenigstens mitgenommen? Ich hab dran gedacht. Oh, ich bin überrascht. Ja, es gab noch einige. Ich mich überrascht habe, als ich meinen Rucksack aufgemacht habe und den Becher davor. Ich kann es mir denken, ja. Es gab auch noch einige Stände, unter anderem der Uhrwerk Verlag war da. Die Redaktion Fantastik war da, hatte auch wieder Fansigns dabei. Das ist eine der, also für so einen kleinen Verlag, da machen die eine extrem aktive Kontenarbeit und da verneige ich wirklich mein Haupt vor. Außerdem hatte Ulysses Truant sein Stand mit, jetzt ohne größere Sachen, aber konnte sich da im Programm eindecken. Und Pegasus genauso hat auch ihren Verkaufsstand mit. Pegasus hat da eh einige Aktionen gemacht. Ich glaube auch Ulysses über DSA. Aber gut, da sind wir jetzt nicht so drin in Shadowrun und Cthulhu und eben DSA. Ja, es gab noch sehr toll eigentlich so einen Mini-Indie-Stand oder Indie-Tisch. Genau. Wenn man da was haben wollte, konnte man sich dann bei der Orga melden. Also da habe ich eigentlich am meisten drauf geguckt. War unter anderem ja, waren auch ein paar andere Sachen dabei. Lamentations of the Flame Princess. Waren Sachen davon da. Karkosa etc. Hat mir gut gefallen. Würde ich mir immer wieder angucken. Ja. Sogar ich habe mal Geld investiert. Ja, du hast was gekauft? Ich habe dem Uhrwerk Verlag ein paar Euros gegönnt. So. Und habe mir dann ja endlich mal die Starterbox von Dungeon Slayers gekauft. Nachdem ich ja mein normales Regelwerk von dir nicht kriege. Und Dinner 4 Charakterbögen. Abreißbar. Wie wir Stück. Spätestens seit der letzten Episode wissen, kannst du die auch gut gebrauchen. Alleine. Ich denke, nach 10 Spiel-Sessions, da brauchst du... Also ich bin manchmal froh darüber, dass wir nur so im Zeitraum einmal im Monat spielen. Ansonsten sind wir wahrscheinlich nach einem halben Jahr schon 50 Charakterliter verbraucht. Ja. du hast ja auch am... du hast auch was gegessen, glaube ich, einen Hotdog. War, glaube ich, auch ein fairer Preis. Ja, 1,50. Ja. Also war, gab auch faire Getränkepreise etc. konnte man sich dort versorgen. Ich glaube, wir waren zwischendurch einmal um die Ecke. Da war ein Bio-Kaffee. Ich habe jedenfalls einen Bio-Keks gegessen. Ja, ich habe einen. Und der leckerste Cappuccino, den ich seit langem getrunken habe. Ja, der stand auch drin. Die machen da, also ist ja tatsächlich auch, also ist ja, glaube ich, ein Franchise gewesen. Ich bin ja, es gab drei Läden in Hannover davon. Also, okay. Ja. Also kein großer Franchise. Nein, aber also ich habe Muffin gegessen. Ich glaube, es für 2 Euro. Der war aber auch entsprechend ziemlich groß. Und genau, der Cappuccino war auch extrem gut. Also die Location war dahingehend schon ganz gut ausgewählt. Man konnte auch mal austreten. Auf jeden Fall. Und sich dann gut... Ach, man konnte sogar austreten. Ja, Interessant. Ja. Ich hätte austreten können, ja. Okay, kommen wir zu deiner ersten Runde. Ruh dich nicht aus, die war, meine ich, beim Übersetzer persönlich, nämlich bei Steffen vom 3W20-Blog. Ja. Ja. Linken wir natürlich. Mhm. Das Regelwerk bekommt man, glaube ich, übrigens immer noch für 10 Euro. Genau, also gibt es entweder kostenlos zum Runterladen oder in gebundener... Kostenlos zum Runterladen sogar auch, genau. Oder kosten... das Runterladen kostet, aber es kostet irgendwie auch 5 Euro, wollte dafür haben. Ist auch was für Spaß. Also er wollte, Mitspieler wollte den Link geben. Ich kann sein, dass er da auch was... Ich meine, das PDF hat damals jedenfalls 5 Euro gekostet und zum Buch gab es das kostenlos dazu. Für 10 Euro. Also... Ja, okay, also ich dachte, das wäre eine gute Sache. Macht da auch noch viele andere tolle Sachen. Also ich erinnere mich an einen One-Page-Dungeon, der ähnlich wie ein Zahnrad ist und wo es dann sich sozusagen verdreht. Auch eine Übersetzung, aber da ist er sehr aktiv und sollte man mal rüberschauen. Ja, also die Spielrunde war auch sehr lustig. Das Regelwerk... Also, ruhe dich nicht aus, worum geht es denn da überhaupt? Was spielt man da? Ja. Warum darf man sich nicht ausruhen? Das ist übrigens ein Grund, warum ich ungern Computerspiele spiele. Da brauche ich eine Pausetaste, wo ich mich dann ausruhen und einen Tee trinken kann. Aber das nur am Rande. Also warum darf man das dann nicht? Ich möchte es erfahren. Davon abgesehen, dass du in jedem Computerspiel auch die Escape-Taste drücken kannst und dann im Hauptmenü landest. Davon ab, kennst du natürlich nicht. Kann man im Hauptmenü Tee trinken? Unglaublich hier. Also bei Ruh dich nicht aus geht es im Endeffekt darum, ist ein bisschen Cthulhuid beziehungsweise Horror allgemein. Horror, richtig. Also im Endeffekt geht es darum, dass man, wenn man einschläft, also die Charaktere spielen da entsprechend gestrafte, begabte Charaktere, je nachdem, wie man es jetzt nennen mag. Die, wenn sie denn einschlafen, durchaus in Gefahr geraten können. Denn also in dem Abenteuer, was wir gespielt haben, wir haben da also Kinder gespielt, die mit dem bösen Mann konfrontiert wurden. Also der klassische im Schrank unterm Bett lebende böse Mann. Also ein bisschen so in Richtung kleine Ängste schon fast. Ja, genau. Genau. Und entsprechend, der die Kinder malträtiert hat. Keiner glaubt denen natürlich. Und irgendwann war es halt so, dass der böse Mann die Kinder dann auch um Hilfe gebeten hat. An die Bild-Zeitung wenden sollen. Ja, und dann hätte ihn auch keiner geglaubt. Das, ganz kurze Zwischenfrage. Spielt man da grundsätzlich Kinder? Oder ist das jetzt nein, das weiß ich nicht. Das war bei euch so. Okay. Setting, ja. Man kann natürlich auch das variieren. Dann, das ist klar. Das war jetzt nur für das Abenteuer entsprechend. Und irgendwann hat in dem Abenteuer dann halt der böse Mann die Kinder um Hilfe gebeten, um sie entsprechend in seine eigene oder halt in die Traumwelt, in die Gegenwelt zu ziehen, damit sie ihm dort helfen. Also das Abenteuer, was wir gespielt haben, war bis auf ganz wenige Säulen komplett spontan gewesen. Genau, das hat jetzt den Spielverlauf War an vielen Stellen natürlich ganz, ganz lustig, aber dann wiederum auch hat man doch gemerkt, dass der Spielleiter dann wieder viel zu sehr auf die Spieler eingegangen ist. Viel zu lange in der Taverne geblieben ist. Wirklich, die gab es leider gar keine Taverne, schade. Hat das also ein bisschen ausgebremst dann wiederum, weil es ein bisschen sehr konstruiert gewirkt hat. Ja. Aber nichtsdestotrotz... Gut, man muss ja dazu sagen, ruhe ich nicht aus, ist ja auch ein Indie-Game, wo es ja oft Bestandteil des Spiels schon ist, sich den Charakter zu erschaffen oder eben, wo es in dem Sinne keine vorgefertigten Abenteuer gibt, sondern nur Abenteuerelemente, wo es immer sozusagen der Hintergrund des einzelnen Charakters eine Rolle spielt, also wo es, ne, also ja, sage ich mal vorsichtig. Richtig. Weil ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei Rudi nicht aus ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass das da... Kenne ich jetzt natürlich jetzt durch das, die Regeln oder das komplette Spielsystem jetzt zu wenig, um da alles jetzt sagen zu können. Es war aber halt so, dass wir waren insgesamt ja vier Spieler, ja. Und jeder dieser vier Spieler wurde nun auf anderem Wege in diese Welt gelockt. Aber es konnte halt nicht auf alle vier Wünsche oder auf alle vier Vorstellungen halt eingegangen werden. Das ist manchmal so, gerade bei sowas, dass sowas auch häufig kollidiert, dass wenn der eine Wunsch in eine ganz andere Richtung geht wie der andere, dass sozusagen das gleichzeitige Erfüllen auch gar nicht möglich ist. Ja, eben. Das war halt dann so mit das Problem halt ja auch mit. Aber es gab halt kein zusammenhängendes Gerüst dahingehend. Ja. War halt dann schade. Also der Spieler hat sich entsprechend dann so das Vielversprechendste quasi rausgesucht, was halt am coolsten klang, und hat das dann entsprechend umgesetzt. Was auch nicht verkehrt war, aber wie gesagt, das war halt dann an manchen Stellen ein bisschen holperig. Aber im Endeffekt hat mich das System doch überzeugt. Also überlege immer noch, die 10 Euro da zu investieren, weil es einfach, also die Charaktererschaffung ist schon an sich schon eine ganz nette Sache. Also natürlich können sich die Spieler erstmal ja zum größten Teil selber ausmalen, wie ihre Charaktere geschaffen sind. Ja. Es wird aber nichts gewürfelt oder dergleichen, sondern es gibt halt immer feste Werte, die sind in Stein gemeißelt, das ist halt dann so, variieren aber später an sich nur durch das Würfelergebnis. Also ist halt sehr zufallsbezogen im Endeffekt. Viel lustiger wird es dann zum Schluss, wie sich in unserem Fall die Kinder diesen bösen Mann vorstellen. Und da wurde also reihum entsprechend gefragt, was wir denn selber als Spieler, als größten Horror uns vorstellen können, also wenn Spieler der böse Mann... Spielercharakter? Nee, als okay. Spieler. Sollten wir selber dann halt Vorschläge bringen, wie so ein böser Mann für uns aussehen könnte. Und der eine hat entsprechend... Player Empowerment. Jetzt geht erstmal aufs Äußerliche. Ja. Lange Klauen und einer hatte dann gesagt, na, er stellt sich... aus irgendeinem Film war das dann wohl... im Maul rotierende Zähne vor, und das wurde also alles dann zusammengemixt, und das war halt dann der böse Mann. Das war schon eine ganz lustige Situation. Wen wolltet ihr helfen? Also es war natürlich auch ein bisschen Eigennutz damit dabei. Ja. Und lustiger war dann aber, dass wir dann alle im Prinzip Charaktere gespielt haben, die sich ja kennen. Und nachdem wir also das Grundgerüst erstellt hatten, durfte dann jeder Spieler von einem anderen Spieler sagen, was er von ihm hält oder wie er ihn charakterlich einschätzt. Und da gab es also auch ganz lustige Konstellationen. Wir mussten es dann letzten Endes so spielen. Ob das jetzt Bestandteil des Regelwerks an sich ist, weiß ich nicht. Vermute ich auch immer stark, dass also quasi ein Charakter, dass sozusagen ein anderer Spieler Charakterzüge von dir festlegen konnte. Genau, genau. Und das war dann schon... Also hatten wir dann beispielsweise eine neunjährige Nekromantin, die Gewaltfilme sich angeschaut hat und Allmachtsfantasien besitzt. Das war schon eine sehr nette Kombination. Und die Allmachtsfantasien kamen von dir, oder? Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Also ich habe mich da sehr zurückgehalten. Diesmal. Ja, und die Besonderheit ist halt dann, dass wenn diese Charaktere in diese Anderswelt kommen, dass sie dann im Prinzip Superkräfte entwickeln. Also sie haben halt dann bestimmte Kräfte, die sie auch selbst definieren können. Also man muss halt dann festlegen, welches Attribut beispielsweise man jetzt, oder was bei einem extrem oder halt sehr gut ausgeprägt ist. Und dann daraufhin gibt es nochmal eine Art, nenne ich es mal Superangriff. die man dann durchführen kann. Also wenn jetzt beispielsweise einer sagt, ich bin halt sehr, sehr stark gebaut oder bin halt für mein Alter sehr, sehr kräftig, dann kann der dann zum Beispiel als Superattacke halt einen Schlag, der den Gegner durch 30 Wände haut oder Autos hochheben oder sowas in der Richtung. Da muss ich auch nochmal nachfragen. Ich meine mich daran zu erinnern, dass du was erzählt hattest davon, dass man ja sozusagen dann in dieser Anderswelt ja ein Totem mitnehmen muss. Genau, ja. Es gibt halt immer ein Totem, bei Kindern ist natürlich dann meist entsprechend ein Spielzeug, das entsprechend diese Superkraft dann auch definiert. Also mein Charakter beispielsweise war nur ein ganz großer Fan von He-Man und hatte, wo auch immer, dann ein He-Man-Zauberschwert aus Plastik, das ich übrigens selbst mal besessen habe, mit in diese Welt genommen und konnte halt mit diesem Schwert entsprechende Angriffe durchführen. Und das wurde entsprechend dann ausgewürfelt. Und, ich dachte, du konntest dich damit verwandeln. Vielleicht. Nein, das wollte ich nicht. Das wäre zu einfach gewesen. Ich konnte mit diesem Schwert entsprechend dann halt so He-Man-technisch, ich konnte Laserschüsse abwehren, ich konnte besonders, es war halt besonders scharf dann und hat also dann auch Stahl geschnitten und solche Geschichten. Ja. Und man hat also dann auch einen gewissen Würfelpool, den man nutzen kann. Also es gab auch dann solche Sachen wie Erschöpfung und Wahnsinn, nannte sich das. Also da kommen wir zu einem Cthulhuiden. Es gibt dann also einen Wahnsinns-Würfelpool sozusagen. Also es ist halt dann ein fester Pool, aus dem man sich dann noch für sich selber noch Würfel nehmen kann, um halt dann entsprechend Erfolg mit auszuwürfeln, um also dann die Chance auf Erfolge zu erhöhen. Und hat man dabei dann halt gepatzt, also bei einer 1 oder einer 6 gab es einen Erfolg, hatte man aber halt mehr Misserfolge als Erfolge, wurde also ein gewisser Teil dann vom Wahnsinnspool abgezogen, man wurde halt entsprechend dann wahnsinnig. Ja. Also man konnte quasi diese Superkräfte nutzen, musste aber dann aufpassen, dass man da nicht selber irgendwann überschnappt. Ja. Weil je häufiger man die benutzt hat, umso höher natürlich auch die Gefahr, dass man dann wahnsinnig wird und dann halt in dieser Welt gefangen bleibt. Ja. Ganz einfach. War so eine nette Geschichte. Bei den Gegenproben, natürlich konnte ja dann auch der Gegner oder die Feinde, die dann in dieser Anderswelt da existieren, natürlich auch dann Gegenproben machen. Und dann gibt es auch dann solche Sachen wie Erschöpfung zum Beispiel. Man kann nochmal seinen Würfelpool erhöhen und hat dann der Gegner entsprechend bei seinen Würfelpools mehr Erfolge als der Spieler, ist die Aktion einfach dann nicht zustande gekommen, die der Spieler machen wollte. Dann hat aber der Charakter entsprechend dann Erschöpfungspunkte auch bekommen, dann dafür. Und ich glaube, es gab jetzt jeweils immer dann maximal, ich glaube, beim Wahnsinn gab es 5 oder 6 Punkte, bei Erschöpfung insgesamt dann 10 Punkte, die man dann erreichen konnte, bevor halt irgendwas wirklich absolut Schlimmes passiert ist. Ja, war halt eine ganz nette Sache. Hat dann irgendwann eine Macke mitbekommen, sozusagen? Oder? Ja, also einer meiner Mitspieler hatte einen Hund bei sich, also einen Stoffhund im Endeffekt, der sich dann, wenn die Superkraft aktiviert wurde, wurde es also quasi ein pferdegroßer Höllenhund, der dann die Gegner zerreißen konnte. Als er dann aber tatsächlich wahnsinnig geworden ist, das heißt, da wird der Fantasie dann mehr oder weniger freien Lauf gelassen, war das Vieh also haushoch. Mhm. Und der Mitspieler ist dann halt auch wahnsinnig geworden, weil er seine Wahnsinnspunkte zu oft eingesetzt hat und ist halt dann mit seinem Tier marodierend durch die Fantasy-Welt, durch die Traumwelt gelaufen. Und quasi dann zum NSC sozusagen mutiert. Oder? Ja, also im Endeffekt wurde er nicht weitergespielt wahrscheinlich, aber es wäre dann sozusagen... Ja, also wir haben es jetzt halt so gemacht, dass wir am Ende war der friedevolle Eierkuchen, aber normalerweise wäre er dann halt zum NSC tatsächlich geworden. Also wäre halt dann zum Albtraum geworden, nennt sich das dann, der also dann selber irgendwann kleine Kinder heimsucht und... würde ich sagen, ich habe das Softcover liegen, kauf dir auch mal eins. Oder ich leiste hier und dann kannst du ruhig mal leiten. Da habe ich nichts gegen. Ja, ich habe mir das auch tatsächlich überlegt. Also vom Setting her ist es mal, ist was schon, anderes. Hat mich schon gereizt, ja. Ja. Also weil auch regeltechnisch ist es halt jetzt auch nicht kompliziert oder komplex. Allein schon aufgrund dieser festen Würfel, die man hat. Man kann das halt nur durch diesen Würfelpool halt erweitern. Und muss aber dann aber auch Gefahr in Kauf nehmen, dass sich das natürlich auch negativ auswirkt auf den Charakter. Jawohl. Ja. Hat also Spaß gemacht. Ja, ich fand es schon ziemlich cool. Jawohl. Ja, meine erste Runde hat auch ziemlich Spaß gemacht. Sie hat nämlich im Space Pirates Universum gespielt. Und entsprechend waren wir Space Piraten, die sich gegen Space Ninjas zur Wehr gesetzt haben. Ja, kommen wir erstmal kurz zum System oder vorher noch zum Drumherum. Space Pirates wird ja von Jürgen Mang entwickelt. Geleitet hat bei uns Belchion, der da Lektor ist. Ono Tassner heißt er, glaube ich. Ja, insofern kannte er sich gut aus, hatte allerdings kein Regelbuch dabei. Was bei einer Supportrunde eigentlich schon ganz gut ist, dass die anderen da mal einen Eindruck gewinnen können. Aber gut, mich hat es jetzt nicht gestört, weil ich habe das ja auch zu Hause, nämlich die Themenbox, die auf 15 Exemplare limitiert ist. Die auch sehr gut aussieht. Original Pizzaschachtel mit dem Space Pirates Hardcover und dem Space Ninja Zusatzbuch. Und natürlich mit Pizza für Jonas Wagner. Genau das war auch das Abenteuer, was wir gespielt haben. Ja, das ganze System kann man sich also auf seiner Website, genauso wie das tolle Fantasy-Satire-System, das Weltenbuch, meine ich, beides kostenlos runterladen. Gibt auch große Wikis und Kram, also er macht da unheimlich viel. Lohnt sich, mal hinzugucken. Ja, kommen wir erstmal zum System. Wir haben vier zentrale Werte, nämlich Pilot, Händler, Tech und Söldner. Das sind sozusagen die Klassen, beschreiben aber auch gleichzeitig die Fähigkeiten, die man kann. Ist also auch ein sehr einfaches System. Man hat 14 Punkte, die man darauf verteilt. Und zwischen den zwei benachbarten Größen darf nicht die Differenz nicht größer sein als 2. Also wenn ich einen Wert auf 1 habe, kann der nächste höhere nicht 4 sein, sondern muss 3 sein. Naja, ergeben sich ein paar Kombinationen, die man da machen kann. Und ja, dementsprechend, je nachdem, was man will, der Höchstwert war, glaube ich, 6, meine ich. Ja, dementsprechend, was man gerne machen möchte, kann man auch 6 drauflegen. Ich habe zum Beispiel nur 5 draufgelegt, aber wie auch immer. Kann man einige Kombinationen finden, die da aufgehen. Wir waren 8 Leute am Tisch, insofern gab es dann sozusagen 2 Piloten, 2 Händler, 2 Techs, 2 Söldner, wobei Techs auch gleichzeitig die Leute sind, die für die medizinische Versorgung zuständig sind. Insofern hatten wir einen wirklichen Techniker und ich war dann der Mediziner. Ja, kleine Besonderheit in dem System sind die sogenannten Piratenwürfel. Man hat quasi einen Pool von 10 Würfeln, den man auch nach und nach einsetzen kann während des Abenteuers. Genau, und je nach welche Rasse man wählt, gibt natürlich eine sehr abgefahrene Rasse von, ist ja auch ein satirisches Rollenspiel, also gibt es alles mögliche an Rassen, die dann halt Bonus auf Pilot, Händler und so weiter geben, kriegen. Ja, die kleinen Plüschbären, die füllen den dicksten Wumm mit sich und kriegen Bonus auf Söldner. Der Mensch jedenfalls kriegt einen Piratenwürfel als Bonus. Er hat dann 11 Würfel zur Verfügung, die er nach und nach reinschieben kann. Ja, Lebenspunkte gibt es in dem Sinne auch nicht, sondern jeder dieser Aspekte hat sozusagen 4 Punkte. Und ja, wenn ich jetzt zum Beispiel beschossen werde, würde ich jetzt Söldnerpunkte verlieren. Wenn es jetzt ein sozialer Konflikt ist, würde ich beim Händler Punkte verlieren. Genau, man sollte vielleicht noch ganz kurz sagen, genau, der Pilot steht halt einerseits logischerweise für die Navigation eines Schiffes, als auch für als Charmeur, also quasi Frauen flachlegen, während der Händler alle anderen sozialen Aspekte abdeckt. Ja, Tech und Söldner halt sind ja dementsprechend klar. Also auch in der Hinsicht gar nicht uninteressant. Mit welcher Würfelart man spielt, ist eigentlich recht egal. Es darf nur nicht der W7 sein. Ah, weil wichtig ist, dass die Würfel die Augenzahl gerade ist, weil es nur immer nur darum geht, gerade, ungerade. Kann man also W10, W20, was man halt möchte. Ja, wir müssen dann schnell noch die Ausrüstung zusammengestellt, zusammen ein Schiff erstellt. Dabei wurde es dann recht wild. Genau, es gibt ja noch eine Bohnen, eine Rasse aus Space Beans, die quasi extreme Karnivore sind und jegliches Vegetariertum ablehnen. Wir müssen irgendwie zur. Irgendwer hat in meinem Raum eingeworfen, ja, die Form einer Obstschüssel und dann irgendwer wollte rosa und naja, wir haben uns dann irgendwie auf eine rosa Obstschüssel geeinigt und dann auf, weil wir zwei Piloten hatten, quasi noch auf ein Erkundungsschiff, quasi ein X-Wing mit, wo, mit X-Wing-Flügeln, eine Banane mit X-Wing-Flügeln, ja. Naja, also kurzum, da kann man einiges spielen. Ich erinnere mich auch an. Es gab eine Einreichung zu Space Pirates bei unserem One-Page-Wettbewerb. Da ging es auch darum, dass das Raumschiff im Space-Schnee feststeckt. Also das ist alles sehr locker und nicht unbedingt mit, ich sag mal, Sheldon würde protestieren, sagen wir es mal so. Und auch wahrscheinlich jeder andere Star Trek-Fan. Ja, absolut. Ja, also locker leicht, die Ausrüstung ist schnell verteilt. Ja, da sollte man sich noch zwei Macken aussuchen. Ich wollte erst Graubart spielen, aber dann das Raumschiff schon pink war und so, habe ich mir gedacht, dann ändere ich das doch auch, mache ich Pinkbart. Und der gefürchtete Kapitän. Yeah, ich war nicht Kapitän, ich war ja. Ach so. Dr. Pinkbart, ah, ja. Bitte. Sozusagen. Naja. Ja, das Abenteuer war dann sozusagen eine Pizza für Jonas Wagner. Wir erinnern uns vielleicht noch an die alte BP-Werbung, wo ich mir vorstellen könnte, dass das auch schon viele nicht mehr kennen. Aber ja, es ging also darum, dass wir dass vor unseren Augen sozusagen ein Schiff, ein Kurierschiff des Pizzadienstes auf einen abgestürzt ist und zwei Raumjäger das auch abgeschossen haben und sich dann aber quasi versucht haben, immer noch selber gegenseitig abzuschießen. Die haben dann in dieser Zeit sozusagen das Kurierschiff sind dahin geflogen. Der Pilot war schon längst tot. Wir haben es dann also über die Pizza hergemacht und an uns gebracht und sind dann mit der Ladung geflogen. Und unter diesen Pizzas war eine Pizza für Jonas Wagner, die sich als ja Datensammlung, Laptop, irgendwie sowas entpuppt hat. Und das war dann schon interessant, was das nun genau ist. Daraus wollten wir Gewinn schlagen. Und wir haben dann mehr oder minder rausgekriegt, dass dieser. Ach, wir haben ja noch mit dem. wir hatten noch quasi den. Über Funk noch den Pizzadienst, also der Chef vom Fahrer am Apparat, an der Funke, ja, mit dem konnten wir dann auch nicht so recht, also ja. Jedenfalls haben wir dann versucht, mal rauszufinden, wo diese Pizzeria stationiert ist und vielleicht kann man, naja, für einen Kompromiss kommen, wenn sie einen Teil ihrer Pizzas wiederkriegen, wir sind ja schließlich Piraten, wir wollen Gold und Papageien. Und Holzbeine. Und Augenklappen. Und Augenklappen, genau. Mit sowas will man bezahlt werden. Insofern muss man auch schnell feststellen, dass das Ganze offensichtlich nur ein Deckmantel für ein Space-Ninja-Unternehmen war. Sie hatten auch keine Adresse auf diesem Planeten. Insofern lockte es. Briefkastenfirma. Ja, ja, ganz genau so. Und Space Pirates und Space Ninjas hassen sich natürlich. Das verstehe ich. Insofern haben wir da natürlich gleich versucht, Kapital draus zu schlagen. Und damit die Space Ninjas wissen, dass wir da sind, haben wir dann wir haben viele gute Pläne gefasst. Dann haben wir allerdings einfach den nächstbesten, der nach einem Ninja aussieht, uns geschnappt, Prügel angedroht und was von der Jonas Wagner Pizza erwähnt und ihn dann laufen lassen, damit er quasi seine Leute informieren kann, damit die wissen, wo sie uns finden. Ich weiß nicht, ob das so der beste Plan war, aber da dieser Typ wahrscheinlich überhaupt nichts mit Ninjas zu tun hatte, haben wir es quasi überlebt. Naja, und wir sind noch unter anderem an eine Ninja-Akademie vorgestoßen. Also an eine inoffizielle Ninja-Akademie natürlich. Und haben da allerlei Wildes erlebt. Also war eine schön spaßige Runde. Hat eigentlich jeder lustige Elemente dazu beigetragen. Ja, sollte es in keinster Weise ernst nehmen. Ich glaube, das zu spielleiten ist nicht leicht, weil erstmal so auf diese Ebene zu kommen, also man sollte schon wissen, worauf man sich einlässt, auch gerade als Spieler. Also da mal eben eine Proberunde anzubieten, stelle ich mir gar nicht so leicht vor, dass die Leute erstmal so weit auf diese Humorschiene kommen. Aber das hat da doch ganz gut geklappt, waren auch alle hinterher ganz zufrieden mit der Runde, hatte ich so den Eindruck. Also wer sich so ein Satirus-System vorstellen kann und allerlei, ne, als Spieler, da musst du ja viel mit Anspielungen arbeiten und dann war hier was von Star Wars und da was geklaut, also wer sich da gut auskennt, kann ich mir durchaus lustig vorstellen. Mhm. Ja, zudem, das System war nicht uninteressant, also hat mich so ein bisschen an zum Beispiel Barons of Lemuria erinnert, wo du ja auch quasi Karrieren hast. Wenn du da deine Karriere Gladiator auf 4 hast und von mir ist noch Fischer auf 0, dann kannst du eben alles, was mit dem Gladiator zu tun hat, eben mit diesen 4 Würfeln würfeln. Das ist ja hier eigentlich ganz ähnlich. Mhm. Also auch für auch ein nettes Design einfach. Die Space-Würfel sind, oder die Piratenwürfel sind einfach ein nettes Bonus-Ding. Vielleicht noch ganz interessant am Rande. Nach dem Space Ninja Themenbuch und ich glaube demnächst kommen auch Space Amazon oder sind schon draußen, gibt es noch Space Cowboys und das ist wirklich ein eigenes Setting. Das spielt auch in einem anderen Bereich desselben Universums. Das sollte mehr so in die Firefly-Richtung gehen. Ich nehme an, wieder eher so in die spaßige Richtung. Aber mal abwarten. Ja, gibt es wie gesagt auch kostenlos im Netz, kann man sich mal angucken. Mhm. Sollte Spaß machen. Ja, kommen wir zu deiner zweiten Runde, nämlich Airship Pirates. Was hat es damit auf sich? Mhm. Was ist das? Wonach schmeckt das? Wonach schmeckt? Bedrucktes Papier an der Stelle. Das dazu. Ah ja. Mhm. Aber bevor ich dazu komme, noch ganz kurz nochmal einen Satz noch schnell zu... Space Pirates? Nein. Zu... Hol ich nicht aus. Genau. Füge ich aber dann technisch hinten dran. Es gibt dieser Würfelpool, das sind halt 3 verschiedenfarbene Würfel, die man einsetzen muss. Und ist mir gerade im Nachhinein noch eingefallen, dass wenn der Gegner entsprechend, also auch der Gegner kann beispielsweise auf Wahnsinn oder auf Erholung, auf Erschöpfung würfeln. Wenn, je nachdem welcher Pool überwiegt, letzten Endes von der Anzahl der Würfel her, und der Gegner hat mehr Erfolge als der Spieler, werden diese Erfolge, die nun die Differenz darstellen, zusammengefasst und das wird letzten Endes angekreidet, dann dem Spieler. So, das füge ich da nochmal nachher mit ein. Ja, Airship Pirates ist ein eigentlich sehr schön aufgemachtes Steampunk-Rollenspiel. Basiert in dem Fall auf den, ja, ich weiß nicht genau welchen Texten, aber... Song ist es sogar. Also es ist ein Song, aber basiert wohl auch sogar auf dem Album. Jedenfalls der Autor dieses Rollenspiels, Captain Brown, nennt er sich, ist ja auch gleichzeitig Leader, Bandleader der Steampunk-Band Abney Park. Mhm. Steampunk-Band, also sprich vereint relativ viele Stile in sich, also von Folk bis Western-Style bis, ja, also so im Prinzip so klassische Musik, also da ist im Prinzip alles so ein bisschen vertreten. Kann man gut reinhören, hat mir auch ganz... Synthie-Pop war okay, ja, also ich glaube, schon unter Gothics auch sehr beliebt. Aber Also da sind ja wirklich also schon 4, 5, 6 Stile, die er da ja zusammenfasst. Also es gibt von in jedem Titel mal so ein bisschen was von jedem das mit drin. Video hatte ich mal auf dem letzten Nordcon gesehen. Da war ich beim Steampunk-Vortrag, Steampunk-Filme. War das halt auch ein Beispiel. Lohnt sich durchaus das angucken. Ja, genau. Also kann man auch im Internet. Gut, vielleicht sogar mal verlinken. Verlinken kann man auch, gerne. Richtig. Ja, und dieser Captain Brown ist nun, wie gesagt, auch der Autor von Airship Pirates. Und im Prinzip basiert oder bezieht sich dieses Rollenspiel auch auf seine Band. Es geht halt darum, dass irgendwann im Jahr, ich weiß gar nicht mehr jetzt genau wann. In der Vergangenheit oder Zukunft? Oder? Ja, nee, schon in der Vergangenheit. Das heißt ja der Fang, also in der schon Gegenwart, ich glaube, es war jetzt so ein paar Jahre Unterschied. Ein Luftschiff aus der Vergangenheit in die Zukunft, also in die quasi Gegenwart kommt. Und die Band Ebony Park, warum auch immer, mit diesem Luftschiff zurück in die Vergangenheit reist und dort die Weltgeschichte ändert. Und darauf basiert halt dann jetzt, und das eigentliche Rollenspiel spielt nochmal 30, 40 Jahre in der Zukunft. Und in der Zukunft der Vergangenheit. Oder von heute aus? Von heute aus gesehen. Okay. Genau. Und daher basiert dann auch diese Steampunk-Welt. Also die Band hat es aus irgendwelchen Gründen geschafft, alle Diktatoren und Herrscher, die man so kennt, seit dem 17. Jahrhundert auszulöschen. Und entsprechend hat sich die Welt auch ein bisschen verändert. Die aktuelle Welt, in der nun das Rollenspiel spielt, wird... Ja, vorsichtig gesagt, etwas naiv, aber... Also ein bisschen abgedreht. Entsprechend hat sich dann auch noch die Weltgeschichte anders entwickelt, logischerweise. Die Dampfkraft ist groß geworden oder groß geblieben. Ja, also die Technik, also der technische Fortschritt hat sich ganz einfach ganz anders entwickelt. Wie man halt Steampunk so kennt. Also Dampfmaschinen, ganz genau, sind halt da nach wie vor immer noch. Wenn ich da nochmal einen ganz kurzen auf etwas Ähnliches hinweisen darf, was im Prinzip in der Episode mit Olaf von Goodman Games drankommen wird, nämlich Etherscope, das ist ja quasi auch Steampunk, aber eben nicht in der Vergangenheit, also nicht in der Gaslichtepoche oder so, sondern wirklich quasi, wie sich das, wäre es sozusagen die aktuelle State of the Art geblieben, in die Gegenwart fortentwickelt hätte. Also auch ein ganz interessantes Rollenspiel von Goodman Games. Mhm. Okay. Ist aber so ein bisschen so, auch die Schiene scheint mir zu sein. Ja, also es ist schon tatsächlich eher so viktorianisch natürlich, also klassisches Steampunk. Ja, ist da natürlich auch, ne? Aber du sagst ja, dass es von heute aus 40, 50 Jahre in der Zukunft spielt, oder merkt man das nicht? Hätte es auch in den 20er spielen können. Also. Ja, also es gibt natürlich halt schon Luftschiffe, die entsprechend, also Waffen beispielsweise, sind natürlich schon ein bisschen fortgeschritten dann ja auch. Also gibt es halt dann schon. Also bei Etherscope gibt es so zum Beispiel von Cyberpunk-Einflüssen, ne? Da gibt es halt auch irgendwelche Cyberware, die aber natürlich auf Steampunk basiert. Also das der klassische Roboterarm beispielsweise. Ja, also genau. Also es gibt da schon Roboter, die eingesetzt werden. In dieser Kaste beispielsweise werden halt Prostituierte, also gibt es halt dann Lustroboter, die halt dann da eingesetzt werden. Oder klar, einer meiner Mitspieler hat entsprechend auch einen Mechaniker gespielt, dem ein Arm fehlte, der halt dann durch einen Roboterarm entsprechend dann ersetzt wurde. Oder alles mit Zahnrädern und Dampf und wenn er seinen Arm bewegt. Das schon, ja. Genau, also dahingehend hat man schon den technischen Fortschritt dann schon gesehen, aber halt so im ganz klassischen Steampunk Stil. Also zischt und dampft und macht und tut. Gut, das ist bei Etherscope auch so klar. Genau. Und dahingehend ist die Welt halt dann auch unterteilt. Also es gibt halt nur noch einige Ballungszentren. Ja. Also es ist schon so, dass klassische Städte jetzt wie New York zum Beispiel ist schon dann wiederum sehr Endzeit angehaucht. Das sind halt nur Ruinen, die da existieren. Kein Wunder, wenn es keine Diktatoren mehr gibt. Genau. Also es sind halt da, also ob jetzt New York als Ruine existiert, das weiß ich jetzt nicht an der Stelle. Aber halt so größere Städte, also da schon sehr endzeitmäßig angehaucht. Ja. Dafür gibt es halt dann andere Ballungszentren und dann halt die klassischen Luftstädte von den. Ich frage mal ganz vorsichtig, aber was hat denn da jetzt die Endzeit ausgelöst, wenn es die Diktatoren da bekämpft wurden? Gab es da irgendwie eine Erklärung für? Oder war das jetzt natürlicher Verschleiß in Häkchen? Einfach die Änderung der Zeit, also einfach der Fortschritt der Zeit? Oder? Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Muss ich nochmal gucken, was ja, jetzt genau das ausgelöst hat. Also ich muss jetzt nochmal nachlesen. Also es ist, ob es jetzt ein Atomkrieg, also es gab schon Kriege natürlich ja, dann auch in der Zeit. Also es wird ja ein paar quasi durch Imperatoren beherrscht, diese Welt. Letzten ja, Endes, also es gab da halt auch schon Kriege, wenn ich mich jetzt recht erinnere, von Imperialismus ist ja durchaus auch eine, was da im viktorianischen Zeitalter mal eine Rolle spielt und von daher auch bei Steampunk. Ja, also ähnlich kann man sich auch vorstellen. Ja, genau. Dann da. Also quasi jetzt die Engländer mit Indien, so in dem ja, Motto, also das ist schon durchaus vergleichbar. Also es gibt halt diese Ballungszentren wiederum, die halt eher so Wildwest-technisch angehaucht sind. Dann wiederum, also mit den Bars und Bären. Nein, Bars sind das in dem Fall. Dann gibt es entsprechend Nomadenstämme, die das sind dann so eher so die Technokraten, sage ich mal mit. Also die haben dann entsprechend aus den städtischen Ruinen Sachen geborgen. Also Technik in der Form, wie wir sie kennen, wurde da halt entsprechend verboten, weil Technik ist böse, nimmt Arbeitsplätze weg und so weiter und so fort. Wurde halt entwickelt, aber dann verboten und dahingehend gab es dann natürlich Reibereien. Das hat sich im Laufe der Jahre dann entsprechend rauskristallisiert und da gibt es halt auch so Technokraten, die halt dann da so Nomadenstämme, die halt also kein festes, keine festen Lebensräume haben. Doch, ich glaube, es gab einen Atomkrieg jetzt, wo mich gerade erinnere. Mhm. Also gab es dann tatsächlich, also es hat es dann so weit gekommen, Atomkrieg, und dann wurde die Technik halt dann verboten. Doch, ja, ich glaube, so war es. Und entsprechend ist auch dann die Flora und Fauna ausgeartet, was uns dann auch zum Verhängnis wurde zum Schluss. Also, habt euch mit der Flora und Fauna angelegt, ja? Ja, in der Tat. War ein Fehler. Mutter Natur schlägt dann doch zurück. Gut, ja, dann haben wir ja schon mal eine ungefähre Vorstellung. Ja, also Airship Pirates heißt ja nicht umsonst Airship Pirates, weil es gibt halt, wie gesagt, auch Piraten, die dann die Luft beherrschen, es gibt halt Wolkenstädte. Genau, was habt ihr denn gespielt? Habt ihr eine Gruppe Piraten gespielt? Ja, oder? Wir haben eine Gruppe Piraten gespielt, die also ihr eigenes Schiff haben. Unsere Gruppe war so ein bisschen, na, ich sag mal, tatsächlich so ein bisschen Firefly-technisch auch angelegt. Mhm. Schon so mit den unterschiedlichen. Das ist ja dann auch ideal für diese Gruppengröße, das Konzept ja, von Firefly. Das stimmt. Mhm. Das, ich selber habe einen, wer Jane aus Firefly kennt, das war nun mein Charakter, der Weiberheld und Aufreißer und immer den Mund auf, auch wenn es nicht passt. Und Jane war ja auch nicht der Hellste. Ich will gerade, war Jane ein Weiberheld? Ich glaube, der hat doch nur mit seiner Waffe quasi geschlafen. Ach, du kennst die ganzen Bar-Szenen ja alle nicht, anscheinend. Nee, der hat mal fast forward gemacht. Nein, ja, okay. Naja, also es war halt so ähnlich, hat dann entsprechend aufgebaut. Und das eigentliche Abenteuer war nun, dass unser Schiff, was wir da hatten, also der Captain, da hat ein relativ kleines Handels- und Überfallschiff. Dann Meuterei-Unternehmen. Schön. Naja, also ist halt nicht das größte Schiff gewesen. Und wir kamen gerade von irgendeinem Raubzug wieder, wurden aber dann plötzlich aus unserer Feierlaune rausgerissen, weil unser Ballon nun oder eine Kammer unseres Ballons explodiert ist und unser Schiff im Sinken inbegriffen war. Und merkt man so schnell Sabotage, was da passiert. Warum wir? Skandal. Genau, also mussten wir dann notlanden und der Sache auf den Grund gehen. Mhm. Und das war halt, war jetzt kleines Detektiv-Abenteuer, sage ich mal. was uns auch in einer dieser besagten kleinen Ballungsstädte bringen sollte. Dazu kam es aber dann nicht, weil wir dann im Prinzip schon nach Aussteigen aus unserem Schiff, um die Gegend zu erkunden, auch von diversen Raubtieren angegriffen wurden. Dann schon fast das Ende bedeutet hätte. Ja, letztendlich lief es darauf hinaus, dass das Imperium, also entsprechend halt das große Imperium, dort mit Zeitreisegeräten experimentierte. Da will ich jetzt natürlich auch nicht zu viel verraten. Dann sind wir halt dann auf die Schliche gekommen und konnten dem ein Ende setzen. Dem Imperium? Das wäre natürlich spektakulär gewesen, aber das haben wir nicht geschafft. Ey, Imperium ist British Empire sozusagen, oder? Ja, ja. Genau. Also quasi wie East Trading Company? Oder Eastern Trading Company? Ja, ja. Also die Schiffslinie nach Indien runter auch mit. Also so kann man sich das vorstellen, ja. Okay, ja. Nicht wie in Star Wars. Nein, also im Prinzip halt die Piraten, die wir gespielt haben, kann man sich jetzt halt so vorstellen wie die klassischen Freibeuter, die halt einen Kaperbrief bekommen haben und die dürfen wir im Auftrag der Nation überfallen und das ist okay und da klagt euch keiner an und macht mal. Ja, also im Prinzip tatsächlich das. Jawohl. Die Imperialzeit im mit Luftschiffen. Mit Luftschiffen. Ja, so klingt nicht uninteressant. Genau. Regelsystem war eher einfach, oder? Ja, basierte auf einem System, was ich allerdings auch jetzt überhaupt nicht kenne und auch nicht kannte. Also ist jetzt kein selbst erfundenes System, sondern basiert auf. Ich überlege gerade, was erscheint bei Cubicle 7, meine ich. Weiß jetzt aber auch nicht, auf welchem System das basiert. Machen ja One Ring zum Beispiel, oder darauf wird es wohl kaum basieren. Weiß gar nicht, was die als. Oh, vielleicht ist auch ein eigenes System, wer weiß. Ja. Irgendwie ein Pool-System hast du gesagt, glaube ich, ne? Ja, also das Würfelsystem hat mich dann halt sehr an Sherban bzw. an Vampire auch ein bisschen erinnert. Also es gab halt dann so die klassischen Sachen wie, wenn du eine 6 gewürfelt hast, das hat sich dann kumuliert, wenn du noch eine 6 gewürfelt hast, noch eine 6 und so weiter. Und je höher der Erfolg, desto spektakulärer. Also je mehr Erfolge. Also die Anzahl der Erfolge war wichtig, oder? Also prima natürlich die Höhe. Das Erfolgs, okay, den du halt gemacht hast. Ne? Also klar. Das ist ja bei Sherban war es ja so, dass eher die Anzahl der Erfolge wichtig war. Wenn es jetzt gegen Schwierigkeit 8 war und du hast da 3 Erfolge, war egal, ob du da eine 15 gewürfelt hast, sozusagen, oder wichtig war, dass es 3x über 8 war oder 3x über 7 war. Ja, naja, da war es jetzt im Prinzip so, dass es halt einen Schwierigkeitsgrad im Prinzip gab, den du halt überwinden musstest. Ja. Da konntest du natürlich halt entsprechend würfeln. Wenn du halt jetzt mit 2 Würfeln entsprechend 2-3 Mal die Höhe wichtig ist, erinnert das so ein bisschen an zum Beispiel Deadlands, wo du ja, wenn du 3W10 hast, bei Attributswürfeln nur der beste Wurf zählt, der aber auch nach oben explodiert. Mhm. Ja, da gibt es keine nicht mehr als einen Erfolg, da gibt es immer nur, was weiß ich, wirfst du eine 10, eine 8, eine 5, ne? Die 10 explodiert, wirfst du dann nochmal eine 3, hast du halt 13 als einen Erfolg und was du mit eingewürfelt hast. Okay, nee, das war halt dann nicht so, das ist dann okay. Schon die. Also es ist halt auch so, dass du halt Attribute hattest und dann auch die Fertigkeiten. Und wie bei Vampire, du hast ja dann halt die Fertigkeiten als Würfel mit dazugenommen und hast entsprechend dann die Anzahl an Würfel gehabt. Das ist relativ klassisches Pool-System. Ja. Genau, also ich kenne es jetzt halt von Vampire. Ja, und dahingehend war es halt dann noch aufgebaut. Ne? Also es war halt dann, wie gesagt, es gab halt dann einen gewissen Schwierigkeitsgrad immer dann halt zu überwinden. Und wenn du halt den jeweils, wenn du den halt überworfen hast und die Differenz, das waren halt entsprechend dann die Erfolge, die du hattest. Jawohl. Also war ganz, ganz nett. Das Setting, also Steampunk, finde ich natürlich sehr persönlich schon sehr reizvoll. Das Setting jetzt von Airship Pirates, ne, das war mir jetzt ein bisschen zu abgedreht. Mhm. Also wenn eine Rockband oder eine Musikband in die Vergangenheit reist, um da die Zeit. Ja, müssen wir vielleicht mal Etherscope ausprobieren. Ja. Bei Etherscope. Wie auch immer man Äther im Englischen ausspricht. Ja, dann kommen wir noch zu meiner zweiten Runde. Das war nämlich Dungeon Slayers. Oh ja. Das Tonkrieger-Abenteuer. Die Tonkrieger von, ich glaube, Homin. Andreas Mingron hat geleitet. Einige genügend Spieler haben sich zusammengefunden. Das Abenteuer ist für die 6. Stufe und Andreas war ganz fleißig und hat Charaktere vorbereitet gehabt. Sehr ordentlich. Die sind auch mittlerweile online gekommen. Gefragt, ob die schon online sind. Und sie waren es noch nicht, aber das ist ja extrem nützlich, wenn man quasi ein Abenteuer einen One-Shot hat und da auch schon mal Charaktere für hat, um das mal direkt anspielen zu können. Ich kannte das Abenteuer vorher noch nicht. Ich kenne ja relativ viele DS-Abenteuer. Tonkrieger selber ist ein Zweiseiter, der ist, glaube ich, für die, ich weiß gar nicht, Unwin oder für die Spielexpress entstanden, hat er jedenfalls dann noch Nummer 1 hochgestellt. Ist ja mittlerweile auch Redakteur bei Dungeon Slayers. Und war mal für mich auch sehr schön zu sehen, wie Dungeon Slayers in höheren Stufen funktioniert. Tut es. Ja, das hat mir im Nachhinein Christian kenne ich auch nochmal irgendwo im Forum, haben uns so ausgetauscht. Da schrieb er auch nochmal, dass eigentlich die größte Schwierigkeit von Dungeon Slayers 3.5 auf 4 war, das für höhere Stufen tauglich zu machen. Okay. Was aber dann auch anscheinend gut gelungen ist. Also mit den Heldenklassen, die dann mehr Variationen bieten als die Grundklassen und so weiter. Etc. Jedenfalls waren einige Werte über 20 dabei. Also Dungeon Slayers ist ja, wie ich auch schon mal darüber berichtet, weil ich jetzt nicht so ausführlich mache, ist ja ein quasi W20-System. Und wenn du einen Wert von 22 hast, wirfst du halt 2 W20. Muss aber ein Primär W20 sein. Wenn der keine 20 war, dann ist es kein Patzer. Und du kannst die Würfel auch theoretisch tauschen, sodass, sagen wir mal, du hast eine 3 mit dem ersten Würfel, eine 15 mit dem zweiten Würfel, dann wäre das ja, würde ich sie nicht tauschen dürfen, wäre die 3 ein Erfolg, die 15 nicht und hätte einen Schaden verursacht, wenn es jetzt ein Angriffswurf war, von 3. Wenn ich die jetzt aber eben tauschen darf, kann ich eben die 15 und die 3 tauschen. Wenn ich einen Wert von, was hatte ich gesagt, 23 habe, wäre beides ein Erfolg, dann Gesamtschaden von 18, den der Gegner abwehren muss. Also das funktioniert ganz gut. Ist nur wichtig, den Primärwürfel zu haben, halt um die Patzerwahrscheinlichkeit nicht zu ändern. Ja, genau. Und wenn ich mit dem zweiten Würfel eine 20 habe, darf ich auch den auf die erste Position tauschen. Dann ist es kein Patzer und zählt trotzdem mal 20. Darum, von 20 auf 21 ist nochmal ein wertvoller Anstieg, weil dann kann ich Würfel tauschen. Ja, gut, du wirst es kennen. Wir haben ja schon einige Mal Dungeon Slayers auch bis 5. 6. Stufe. Aber ich glaube, Wert über 20. Nee, wir haben ja immer in niedrigen Stufen. Genau, wir hatten ja auch in niedrigen Stufen angefangen. Bist dann zwar dann aufgestiegen, aber da wird dann, glaube ich, nicht mehr allzu oft weitergespielt. Ja, Tonkrieger, genau, es war mit 400 Golems angekündigt. Das fand ich reizvoll, zumal ich erst bei DCC 80 Tonkrieger zerlegt habe. Das war mal eine gute Steigerung dann. Ja, da dachte ich, wenn ich 80 schaffe, schaffe ich auch 400. Ja, das ist perfekt. Und, okay, wir haben nicht ganz so viele vernichtet, auch nicht ganz 80 vernichtet, aber einige sind dabei zu Schrott gegangen. Und es war eigentlich ein netter Dungeon Crawl. Die Gruppe ist eben nicht plump darauf losgegangen, hat die nächste Tür eingetreten und draufgekloppt, sondern wir haben da eigentlich schön den Dungeon nach und nach erkundet und uns da den einen oder anderen Vorteil, sage ich mal, erspielt oder den einen oder anderen halt vorsichtig zu Werk gegangen und eben nicht immer nur stumpf. War halt so, dass wir im China-Äquivalent auf Kaira waren. Es ging in einer Taverne los. Mhm. Wer hätte es gedacht? Irgendwie brach da Unruhe aus. Man bekam mit, dass einige Dörfler sich zusammengerottet haben und den örtlichen Tempel des Kriegergottes verwüsten wollten als Racheaktion. Wir haben uns da nicht so genau reingefunden. Na, schließlich wurden da aber anscheinend einige Tonkrieger belebt, die nun durch die Straßen zogen. Und das brachte uns dann doch dazu, aktiv zu werden. Aus der Taverne auszukehren, sozusagen. Genau. Ja, und da hatte ich dann eine Gruppe Tonkrieger, irgendwie eine junge Frau mit Kind verfolgt, die sie nicht mehr in Sicherheit bringen konnte. Da haben wir uns natürlich dazwischen geworfen. Die Krieger voran. Ich habe einen Magier gespielt, Xerven. Und ja, Andres hat auch eine nette Zauberauswahl zusammengestellt. Ich habe, glaube ich, jeden Zauber außer einen habe ich benutzt. Und den einen, den ich nicht benutzt habe, hatte ich auch nur nicht benutzt, weil ich in der Szene aufs Dach geschwebt bin, was so 5 Meter drüber war. Und der Zauber nur eine Reichweite von 4 Metern hatte. Sonst, das war eine Verteidigung, sonst hätte ich ehrlich gesagt Frontkämpfer damit gestärkt. So habe ich von oben quasi mit Feuerstrahlen die Tonkrieger zum Platzen gebracht, während unten die Krieger die Tonkrieger auf Trab gehalten haben. Ja, Andres hat so als kleines Feedback ausgegeben, dass er auch durchaus noch ein bisschen hätte schwieriger sein können vom Schwierigkeitsgrad. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, die Gruppe hatte ja dann mit Vorsicht agiert. Das war vielleicht noch die gefährlichste Szene im offenen Gefecht sozusagen. Ja, später sind wir dann sozusagen, oder ein höherer Bürger hatte das beobachtet wohl und uns dann sozusagen damit beauftragt, seine Tochter aus dem Tempel rauszuholen. Die wurde, als der Tempel gestürmt wurde, da mehr oder minder mit reingedrängt, so sagte er jedenfalls. Und wir sollten die nun bergen von dort. Und erkenne auch einen Geheimgang. Ja, da er genug Gold geboten hat. Sagt man, erzählt natürlich nicht. Nein. Richtig. Ja, haben auch gleich von uns gesagt, dass wir eh kein Gold mehr haben. Also Motivation war da. Ich meine, was will man? Man weiß, was man spielt. Man weiß, was man möchte. Also hinein. Ja, in dem Fall sozusagen hinein von hinten. Mhm. Ja. Und ja, wir haben auch ganz klassisch einen Kartenzeichner bestimmt. Das ist nicht immer gut. Manchmal sollte doch der Spielleiter die Karte selber zeichnen. Das war ja. Also überraschend. Hat so in der Mitte angefangen und dann sind wir rüber, dann ging es aber nicht mehr weiter auf dem Blatt Papier, dann hat er also von einer Seite weitergezeichnet. Dann musste man nach oben, dann ging es da nicht mehr weiter und also ich sag mal, der Vergleich mit der Realkarte hinterher, beziehungsweise irgendwann hat es Andreas aufgegeben und per Tablet-PC das Ganze auf den Tisch gelegt und die Karte hier richtig iPod-mäßig, jetzt weiß ich, ne? Zoom. Genau. Also, ja, habe ich das auch mal im Einsatz erlebt. Das war so ein bisschen der Verzweiflung der Karte geschuldet, so, weil keiner mehr Orientierung hatte. Ja, der Dungeon selber war sehr unterhaltsam. Wir haben halt Turmkrieger von hier und dort gehört, haben uns da was herumgeschlichen, hatten eine Begegnung mit einem Geist, die wir auch recht glimpflich lösen konnten. Denjenigen, der die Tonkrieger wiedererweckt haben, haben wir kurz einen Prozess gemacht. Sind dann quasi schon von unten sozusagen in den Tempel gekommen, während da noch hunderte von Statuen dann unbelebt standen. Und dort haben wir auch nicht den Konflikt gesucht, sondern quasi einen Teil der Zivilisten dazu überredet, mit uns zu kommen und in Sicherheit zu bringen. Darunter eben auch die Tochter. Und sind sozusagen nach unten gegangen und haben uns dort durch den Geheimgang wieder zurückgezogen, während oben die aufgebrachten Bürger versucht haben, den Tempel zu stürmen. Wobei uns, wir waren ja auch nicht in dieser Kultur ansässig oder so, auch nicht bewusst war, über was regen die sich auf? Ist der Kriegsgott, der Gott der Kämpfer, ist der da der Gute oder ist er der Böse oder wie auch immer? Wo ist jetzt genau der Konflikt? Wir hatten ja auch Krieger dabei, die gesagt haben, Moment, wir müssen aber verhindern, dass sie den Tempel stürmen. Naja, also jedenfalls, das haben wir dann erst so ein bisschen im Nachhinein genauer rausgekriegt, wie da jetzt die Hintergründe sind. Jedenfalls haben wir dann einen Teil der Zivilisten retten können, das, was ja unser Ziel war, und... Ein Teil. Ja, ich glaube, so grob die Hälfte ist mitgekommen. Ja gut, wenn der Tempel gestürmt wurde, werden ja nicht gerade die Zivilisten verkloppt worden sein, sondern die werden wahrscheinlich hinunter und haben die Totenkrieger dann endgültig kaputtgeschlagen oder... Keine Ahnung, vielleicht haben sie die Tür auch nie aufbekommen. Wir hätten unser Gold und waren dann wieder in der Taverne. Ja, richtig. Das haben wir aber nicht ausgespielt. Ja, schade. Ja, also war jedenfalls spaßiger One-Shot. Genauso wie es sein soll. Ja, war auch aus Andreas Sicht oder aus Promotion Sicht ganz erfolgreich, weil von den 5 Leuten, die am Tisch saßen, haben sich immerhin 2 die Box gekauft. 2 andere hatten sie schon, unter anderem. Ja gut, ich bin eigentlich der Dritte, aber gut, ich habe ja schon vorher einen der Hardcover gekauft. Und aber ich hatte die Box ja schon. Ja, also auch das hat Begeisterung geweckt. Einer, der quasi auch aus Wolfsburg kam, möchte jetzt mit seiner Jugendfeuerwehr mal Dungeon Slayer spielen. Wo er sagt, ist ja viel einfacher als CSA. Ja. Das kann ich auch nur mehr so jungen Leuten spielen, ohne x Regeln erklären zu müssen. Das stimmt. Oh, hat er recht. Bin ich mal gespannt, was daraus wird. Können wir auch mal im Blick behalten. Ja, zumal Dungeon Slayer ist ja auch kontinuierlich hübsch weiter wächst. Auf jeden Fall. Ja. Ja, das neue Abenteuer habe ich mir dann noch geholt. Den dritten Teil der dreiten Teil-Trilogie. Genau. Was durchaus etwas wäre, was ich auch gerne mal spielen würde. Ja, also Fazit, Hannover spielt. Hat sich sehr gelohnt. Hat sich sehr gelohnt. Ich denke, nächstes Jahr ist übrigens die 20. Hannover spielt, die Jubiläums-Hannover spielt. Also im Gegensatz zur Conventus Leonis, die sich kontinuierlich verschlechtert hat, soweit ich das beurteilen kann, die Hannover spielt. Also ich war vor 4 oder 5 Jahren da, noch am alten Standort. Hat auch keinen schlechten Eindruck gemacht da, das auf keinen Fall. Aber die hat ihr Niveau nicht nur gehalten, sondern teilweise noch verbessert. Also gerade, dass so noch vor 4, 5 Jahren halt aktuell war, hör, nur DSA oder Shadowrun-Runden. Es waren abwechslungsreiche Runden, es waren viele Tannelloris da aus dem Tannelloren-Forum. Es war wirklich eine Indie-Rollenspiele dabei. Also, großartig werden. Ich hatte mir für beide Slots 4 oder 5 Runden, an denen ich Interesse hatte, aufgeschrieben. Ja, es war zahlreich in der Tat vorhanden. Also es war keine Standardkosten, ne? Bei weitem nicht. Ja, auch die gab es, wer DSA spielen wollte, konnte das auch tun. Habe ich gerade Leid tun gesagt? Nee, ne? Oder? Der konnte das auch tun. Ach so. Nicht, es wurde ihm Leid tun, sondern er konnte das auch tun. Ja, Shadowrun wurde auch angeboten. Ja, ja. Also ein paar Klassiker natürlich. Richtig. Aber doch viele Systeme, die man nicht so kennt. Richtig, genau. Ja, also kurzum, nächstes Jahr, wenn das ähnliche Runden dabei sind, dann wäre ich wieder dabei. Ja, wir haben noch ein zweites kleines Thema für den Rest der Episode. Nämlich die Herren von Winterfell. Beziehungsweise das Lied von Eis und Feuer. Beziehungsweise Game of Thrones. Beziehungsweise der Eiserne Thron. Das war es jetzt, glaube ich, aber auch an Namen. Nämlich die großartige Serie wurde ja von RTL 2 nur ein ganz bisschen verhunzt. Dafür aber an einem Wochenende hinweg gesendet. Ohne große Werbeunterbrechung, das muss man ja auch mal dazu sagen. Und vor allen Dingen ohne große, mit nur ganz wenigen Schnitten, also auch wenn andere sagen, er dürfte nicht mal 20 Sekunden gekürzt werden. trotzdem war es in einem überschaubaren Rahmen, was ich erfreulich fand. Auch wenn ich ehrlich gesagt erst 7 Folgen geguckt habe und die letzten 3 mir noch fehlen. Weil ich persönlich auch am Schwanken bin. Ich habe extra vorweg das erste Buch gelesen und die erste Staffel beinhaltet ja quasi die ersten beiden Bücher. Ob ich jetzt nicht erstmal doch das Buch lese und mir dann den Rest der Serie angucke. Also insofern kannst nur du komplett von der Serie berichten. Ja, du hast ja auch Lied von Eis und Feuer immer regelmäßig gelesen. Wir sind jetzt im Englischen bei Teil 6, 5, 1. Im Englischen kann ich es gar nicht sagen. Also im Deutschen Teil 8. Ja. Also im Englischen ist ja im Prinzip ist ja immer die, ja. Zwei Romane in einem Band. Also was im Deutschen zwei Romane sind, sind halt im Englischen einer. Genau, das wurde dann aber irgendwann wieder unterlassen, deswegen. Ja, also müsste jetzt fünf oder sechs im Endeffekt das sein. Wobei auch im Deutschen die geteilten Romane nicht dünn sind. Nee, also gerade die letzten Romane sind dann schon eher schon Borakhaus-Qualitäten. Ja, und es lässt sich ja im Prinzip nur eins sagen dazu. Das ist Gottverdammt nochmal die beste Buchreihe, die ich in den letzten Jahren lesen durfte. Also ich habe wirklich sehr viel Zeit investiert und ja. Also ich wusste nicht, dass die im Deutschen zweigeteilt ist. Ich hätte den ersten Teil nämlich so aus dem Fenster gepfeffert. Weil so ein mistiges Ende, dass sich das ein Auto ohne wagt, ja, so etwas auf Papier zu pressen. Aber also ich habe auch sparsam geguckt, als ich das Ende gelesen habe. Ja. Ja. Weil man natürlich sagen muss, ich habe ja noch die Erstauflage, die deutsche Erstübersetzung quasi. Wo mit viele englische Eigennamen auch englisch geblieben sind, wie Kings Road und Winterfell. Ja, Kings Landing und wie sie ja, genau. Das... Die Namen entsprechend auch. Jon Snow ist halt genau beispielsweise ist halt ja. Gleich geblieben. Die Neuübersetzung, die extrem schick aussieht, da wurde das als eingedeutscht, aber es gehört auch wieder nicht hier. Ja, also hätte ich das aufgrund eines persönlichen Tipps eines Arbeitskollegen damals, bin ich mal ausgeliehen erst und dann gierig verschlungen, wäre mir das Buch auch gar nicht aufgefallen, weil ich habe selten solch dermaßen hässlichen Cover gesehen. Also ich hätte es im Buchregal stehen lassen. Ich habe mir selbstverständlich die Bild am Sonntag Sonderedition geholt. Als ja, auch ganz Schmuck aussieht, zugegeben. Sieht Schmuck aus, ja. Ist allerdings auch nur bei Tauschticket ertauscht. Wo sonst? Wo hatten wir ja beim letzten Mal noch nicht. Ja. Also im Endeffekt ein extrem schönes Franchise, aber es gibt ja nun nicht nur die Romane und die Serie, es gibt ja nun auch mittlerweile Rollenspiel und Brettspiel. Rollenspiele. Es gibt eine D20-Version, die ist jetzt nicht mehr aktuell und Song of Ice and Fire, Zfrp, heißt glaube ich das aktuelle Rollenspiel von Green Ronin müsste es sein. Mhm. Gibt es auch einen schönen Quickstarter? Ich weiß nicht genau, der müsste so kostenlos sein. Ja, vielleicht haben wir mal Gelegenheit, den zu spielen. Oh, sehr gerne. Ja. Genau, aber vielleicht verraten wir erstmal, wovon der Herr Martin so schreibt. Was geht's da? Uiuiui. Ja. So, das jetzt bezogen auf die. Wir beziehen es mal auf die erste Staffel, weil mehr. Wollen wir erstmal nicht verraten. Ja, also erstmal ganz grob natürlich, dass sich die Welt, in der das spielt, das ist erstmal so einigermaßen Low Fantasy, also orientiert sich ja schon ziemlich stark am europäischen Mittelalter, also insbesondere natürlich im englischen Mittelalter. Es gibt also da mehrere Familien, um die sich da jetzt dreht und man kann also da schon tatsächlich mit den Königsfamilien jetzt vergleichen, die es in der Vergangenheit auch tatsächlich gab, gibt es also schon relativ starke Beziehungen zu. Genau, die verschiedenen Beziehungen, welche Familie zu wem loyal ist, wird ja auch immer genau, wieder. Genau, wer mit wem verheiratet ist und dann da genau. Entsprechend, also das ist schon recht realistisch gehalten, was das angeht. Also im Endeffekt geht es aber jetzt halt ja darum, dass der König. Ja. Den es da jetzt gibt, hat seine rechte Hand verloren, also nicht seine körperlich rechte Hand, sondern sein Stellvertreter. Sein wichtigsten Berater. Der ist verstorben. Verstorben, genau. Und einige sagen auch ermordet worden. Aber das ist nur ein Gerücht sozusagen. Nein. Ja, oder auch nicht. Also es kommt eigentlich schon im ersten Buch schon ziemlich klar raus, was da passiert. Und jedenfalls wird dann der, man kann sagen, quasi der beste Freund des Königs mit Namen Eddard Stark, ist also hier in dem Roman oder seine Familie, die Stark-Familie, sind schon seit Jahrhunderten die Wächter des Nordens. Genau. Und im Norden gibt es also also am nördlichsten Zipfel des Landes gibt es also eine riesige Eismauer, die das Land vor, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie sie tatsächlich, die Wildlinge sind es nicht, die leben da zwar auch, aber die eigentliche Gefahr damals, warum die Mauer ja errichtet wurde, das waren, ja. Das kommt im Buch gar nicht so klar, also im ersten Teil gar nicht so klar rüber, weil ja vor den Wildlingen gewarnt wird, obwohl deutlich wird, dass was die Wildlinge sozusagen in Richtung Mauer treibt, noch eine finstere Macht ist. Genau, also steht noch eine Macht noch dahinter. Also die Wildlinge sind quasi dann angeblich Barbarenstämme, die ja da so im Norden leben. Aber es wird schnell klar, dass da noch eine andere Macht lebt. Und vor tausenden von Jahren wurde diese Mauer dann entsprechend deswegen auch gebaut. Nur diese finstere Macht ist seitdem nicht mehr aufgetaucht. Und im Endeffekt, die Familie Stark hat zwar immer noch einen sehr großen Namen, aber bewacht den Norden schon seit Generationen mehr oder weniger umsonst. Ja. Was noch dazu zu sagen ist, dass auch die Mauer besetzt ist, genau, sozusagen. Mit der Nachtwache. Eine Organisation, wo mittlerweile sozusagen die, wenn es irgendwo Verbrechen gibt, die die Todesstrafe erfordern, werden die oft vor die Wahl gestellt, ja, sich an die Mauer zu gehen oder... Genau, also ganz früher halt entsprechend eine ehrenhafte Aufgabe, aber im Laufe der Jahre, wie das entsprechend so kommt, also jeder, immer, der... Immer mehr verkommen, ganz genau. Also da landet nun jeder, der irgendwie drei Kampfstecken hat, muss dann entsprechend, oder hat die Wahl, dann auf der Mauer zu arbeiten. Und ja, jener Eddard Stark nun wird entsprechend dann als rechte Hand des Königs berufen und dann wird es kompliziert. Im Fokus der Geschichte steht sozusagen die gesamte Familie Stark, das heißt Eddard Stark, seine Frau, dann aber auch seine ganzen Kinder, die sich sozusagen... Genau, hat er dann 5 oder 6 Kinder. Genau, weil er die Beraterrolle annimmt sozusagen, geht ein Teil der Kinder mit ihm. Ein Teil der Kinder bleibt vor Ort. Der älteste Sohn, der bleibt dann da. Seine Frau übernimmt sozusagen dort die Rolle, beziehungsweise der älteste Sohn übernimmt die Rolle. Seine Frau bleibt auch erstmal vor Ort, geht dann aber später hinterher, Und zugleich bricht sein Bastardsohn sozusagen, Jon Snow, genau, der Bastardsohn von Eddard Stark, auf an die Mauer, um dort... Genau. In diesen ehrenhaften Bund, wie er glaubt, aufgenommen zu werden. Wobei sich das auch für ihn recht schnell als... Genau, also im ersten Band, also in den ersten 2-3 Bänden gibt es entsprechend da rivalisierende Familie. Das sind halt die Starks und die Lannisters. Und die Lannisters sind mehr oder minder als Usurpatoren verschrien. Denn der König, der da ja nun derzeit regiert, naja gut, ist eigentlich selber ein Usurpator, hat den eigentlichen König des Landes ja damals gemeinsam mit dem Eddard Stark erschlagen. Beziehungsweise der Mörder selbst war denn ein Lannister, ne? Der Mörder selbst, ja, das... Oder was heißt der Mörder? Genau, also hier gibt verschiedene Familienmitglieder jeweils dann ja. Also einer der Lannisters, Jaime Lannister, hat den eigentlichen König damals erschlagen, genau. Und Robert Baratheon wurde dann neuer König, hat dann hat die Lannister-Tochter dann zur Ehefrau genommen. Und ja, da auch entsprechend Kinder. War keine Liebesheirat? Nein, war keine Liebesheirat. Na, von seiner Seite vielleicht schon, aber von ihrer Seite her eher... er war ja in die Schwester von Eddard Stark. Naja, also da geht schon los. Also es sind halt... Es gibt das Wichtigste in diesem Buch, sind eigentlich die Beziehungen, wer zu wem wie steht und natürlich die Intrige. Also ja. Genau. Also man muss schon genau lesen. Gott sei Dank gibt es im Buch hinten ja auch dann nochmal ein Stammverzeichnis, wohin gehört. Also es kann schon schnell mal verwirrend führen, weil es gibt wirklich eine Vielzahl von Charaktere. Nicht unwichtig. Zumal jeder auch eine Rolle spielt. Das ist halt das. Ja, also es gelingt, wohlgemerkt auch der Serie, ganz stark diese ausdrucksstarken oder sehr individuellen Charaktere auch rüberzubringen. Also da gibt's wirklich, das sind eben nicht nur, wo wir beim letzten Mal bei Drachenlanze waren. Es gibt in dieser Reihe wirklich ganz viele Charaktere, die auch, wo man sagt, jawohl. Ja, also auch wenn sie nur eine Nebenrolle spielen, aber die Nebenrollen sind streckenweise auch wirklich gewichtig. Ja, genau. Zu einem gewissen Punkt. Und das ist halt, was den Roman ja auch wirklich ganz extrem auszeichnet. Das sind wirklich die wirklich richtig hervorragenden Plot-Twister. Wo man dann liest und plötzlich sagt, oh Gott, was macht der da? Eine ganz spannende Sache wollen wir nicht unerwähnt lassen, warum ein Fantasy-Element sozusagen, nämlich die Jahreszeiten, Sommer und Winter, dauern nicht sozusagen immer ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr, sondern sie sind unterschiedlich lang und dauern mehrere Jahre. Genau. Und das Buch fängt im Prinzip am Ende oder am vermuteten Ende einer längeren Sommerperiode an, sodass, wenn die Sommerperiode lang ist, dann steht auch immer ein bitterkalter Winter. Ganz genau. Das heißt ja dann, der Winter naht, also auch mehrere Jahre andauernder Winter. Genau. Und also wie gesagt, die ersten Bände sind eher so dann Low Fantasy angelegt. Also es gibt immer mal so ein paar kleinere Elemente, aber die sind erstmal nur so am Rande und später dann wird es auch da wirklich schon deutlich mehr. Dann steigert sich das langsam ins High Fantasy von Band zu Band. Denn was ja auch noch mit dazugehört, ist ja entsprechend, dass die Kinder des ursprünglichen Königs, der ja erschlagen wurde von dem Lannister, die sind ja ins Exil geflüchtet. Und wollen dort entsprechend mit eine Armee sammeln mit eingeborenen Stämmen dort eine Armee sammeln, um dann halt wieder den Königsthron zurückzuerobern. Und das spielte später dann ja auch nochmal eine ganz große Rolle. Sind ja auch sehr drachenaffin und es wird ja auch beschrieben, dass diese mit Hilfe von Drachen geherrscht haben. Also würde ich jetzt mal vermuten, dass irgendwann Drachen auch wieder auftauchen. Aber das muss ich jetzt nicht bestätigen. Aber danke, dass es trotzdem getan ist. Also es gibt ja schon im ersten Band ja schon ziemlich eindeutige Anspielungen. Da gibt es auch Dracheneier. Es gibt Dracheneier. Es gibt zum Beispiel Szenen, in der sich nun die Daenerys, also sprich die Tochter nun des Königs, eigentlich hätte verbrennen müssen. Was man erst im Band 6 dann ja rückschließen kann. Ja, danke. Ja, also kommen wir zur Umsetzung der als Fernsehserie. Ja. Du hast zumindest kurz reingeguckt? Oder hat mich, ich habe im Prinzip eigentlich die erste Staffel auch gesehen. Hat mich ziemlich extrem geflasht, weil sich HBO wirklich sehr an der Vorlage hält. Ja, das muss ich auch sagen. Also ich habe das zweimal gelesen, so, ist ja nicht so in der Buchvorlage. Ey, was für ein Quatsch. Ich habe selten etwas gesehen, was so nah an einer Buchvorlage ist. Und manche waren dann enttäuscht, warum denn kein Film? Die wäre doch... Hättest du nie geschafft. Ja, niemals. Genau, also den Film möchte ich sehen. Und dadurch, dass du 10 Folgen hast für ein Band, das hat auch die nötige Zeit richtig, der Entwicklung. Richtig, und das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Alle Kernszenen sind drin gewesen. Genau. Also ich hatte das Buch ja quasi einen Monat oder 2 Monate vorher gelesen. Von daher. Und selbst da fehlen nun auch bestimmte Sachen. Ja, klar. Also hätte man da einen Film gemacht, dann hätte man schon alle Herr der Ringe in der Special Edition ineinander hängen müssen, um da einen einigermaßen sinnvollen Film rauszumachen. Ich finde ihn auch toll besetzt. Auf jeden Fall. Zum Beispiel gibt es dann ein Turnier, wo dann auch verschiedene Charaktere zum ersten Mal auftauchen, die dann auch relativ kurz nur dabei sind. Mag sein, dass sie dann später wieder länger auftauchen, aber da sind schon coole Typen dabei. Ja, wobei es ein, zwei Charaktere gibt, wo ich jetzt sage, okay, da habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Ja, gut, das gibt es immer, aber es gibt jetzt. Keinen, wo ich sage, das war totaler Mist. Nein, aber es mag vielleicht dem Umstand geschuldet sein, dass George R. R. Martin ja auch mit an der Drehbuchvorlage mit gearbeitet hat. Aber es gibt wirklich selten eine Serie, die das Flair einer Vorlage so gut eingefangen hat, wie jetzt Game of Thrones. Ja, und es gibt ja durchaus außergewöhnliche Orte, also angefangen von die Mauer, die sah visuell extrem cool aus. Ja. Aber auch dieses Gefängnis in luftiger Höhe, wo man sozusagen in einem an einer Seite offenen Raum der abschüssig ist in diese Richtung, sozusagen gesperrt ist, also quasi, wo man nachts schläft und, ja, und dann droht da raus, das ist ziemlich zugig und man droht da runter zu fallen. Ja. Das ist schon cool umgesetzt. Also ja, das liest sich im Buch natürlich schon großartig, aber die Bilder dazu sehen auch großartig aus. Ja, also ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe natürlich, also es ist ja, wie gesagt, dadurch, dass ja nun quasi jede Staffel ein Buch darstellen soll, also im Englischen auch ein Buch. Ja, ich hoffe zumindest, dass sich die Serie auch einschalttechnisch auch hält. Weil ja, es gibt, ey, das ich, ist dafür auch, das ist eine große Gefahr, das, ja. In der dritten oder vierten Staffel plötzlich ich sag absäuft. Mal, fürs Fernsehen auf in, war das von RTL 2, glaube ich, nicht die unklügste Entscheidung, das an einem Wochenende durchzuziehen. Ja, hätte man das einmal pro Woche, da wären die Einschaltknoten die Einwahlknoten kleiner gewesen. Ja. Total abgeknickt. Ich weiß nicht, wie die Quoten so waren, habe ich noch gar nicht nachgelesen, aber naja, gut, wenn nicht, ist ein, ja, die Frage ist, wenn es nicht das Fernsehen macht, ob man sich denn sowas in der Synchronisation nur als TV in der Qualität leisten kann, das muss man auch mal bedenken. Das ist nämlich... Also, mein, ja, also HBO hat ja schon wirklich nur eine ziemliche Summe da rein investiert. Ja, bloß, ja, gut, das dann selber synchronisieren oder, naja, gut, müssen wir nicht diskutieren, hoffen wir mal, dass es läuft. Richtig. Ja, also die Bücher, wie gesagt, sind das Spektakulärste, was ich da in den letzten Jahren lesen durfte. Die Serie, also wer es noch nicht kennt, muss reinlesen. Ich bin von den Büchern nicht überzeugt. Ich sag mal Jack Vance, Jack Vance, Jack Vance. So, danke. Und wer damit durch ist, dann gleich mit Fritz Leiber weitermachen. Großartig. Zwei Sammelbände kosten 20 Euro. Eieieiei. Sowas von gut. Du hast nur den ersten Band gelesen, ne? Ja, nur den ersten Band gelesen. Ja, aber so dick wie der ist, da ist Jack Vance quasi schon einmal durch. Das ist sicherlich richtig. Liegt aber auch daran, wie gesagt, weil er sich ja in dem Fall, Jack Vance ist ja nun auch ein bisschen locker leicht geschrieben. Auf keinen Fall. Hat eine blumige Sprache im Gegensatz zu Edgar Rice Burroughs. Ja, und hier geht es ja nicht um blumige Sprache, hier geht es nun mal ums ans Eingemachte. Hier geht es um Tavernengespräche. Sind auch dabei. Ja. Nein, also mir hat es auch sehr gut gefallen. Aber ich würde im Gegensatz zu dir sagen, nicht, also ich halte das, was ich bisher gelesen habe, noch nicht für das Beste, was ich gelesen habe. Mir gefällt ein anderer, ein kürzer, ein prägnanterer Stil zur Zeit jedenfalls besser. Okay. Also das ist ja halt die Gefahr. Also ich kenne ja auch einige, die gesagt haben, es ist mir zu viel. Ja. Einfach weil, also bei Lied und Eis und Feuer passiert ja erstmal nicht allzu viel. Ja, genau. Es wird dann erstmal alles totgequatscht. Richtig. Es werden Charaktere eingeführt. Es wird erstmal alles totgequatscht. Das ist ja schon sehr schön gesagt. Aber dadurch, dass es halt auch so einen Realitätsbezug halt auch gibt, ja, fand ich es halt sehr, sehr spannend. Genau. Also, genau, da hat sich auch noch genau die Waage gehalten. Es war nicht zu viel totgequatscht, das gibt's auch. Wenn das, was manche Leute auf 1000 Seiten schreiben, das hätten sie auch auf 10 Seiten zusammenfassen können. Und dann hätten sie die vielleicht nochmal durchgelesen und sich vielleicht selber überlegt, dass sie auch gleich einschlafen können, den Mist. Absolut. So wollte ich das ausgedruckt haben. Aber dass die es dann auch noch wagen, meine Zeit zu verschwenden, eine Unverschämtheit. Aber so ist es nicht bei George R. R. Martin, der schreibt schon ein sehr guter Stil. Aber natürlich, was eben auch zu so einem Intrigengeschichte dazugehört, man braucht viele Personen. Klar, man kann da nicht mit zwei Leuten, die da auftauchen, kann man nicht große Intrige spinnen, sage ich mal so. Das Obwohl, stimmt. Das gelingt den beiden da auch ganz gut. Aber gut, es muss viele Leute geben, damit es viele Beziehungen, viele Geflechte gibt. Es gibt auch viele überraschende Wendungen. Es stirbt ja auch der eine oder andere. Also... Genau, also das ist das klare Bild von Schwarz und Weiß gibt es ja halt leider nicht. Es ist halt immer so, dass, also gut, Eddard Stark ist jetzt hier so der klassische Rechtschaffende, aber im Endeffekt hat da jeder Charakter irgendwo so ein bisschen seine Schattenseiten. Ja, es ist schon, genau, man kann den Lannisters erstmal sozusagen den schwarzen Peter dazu schieben. Andererseits der Tyrion Lannister ist natürlich auch ein Sympath vor dem Herrn. Ja, ist richtig, ein kleiner Lilliputaner. Der nun sauft ja. und tut, wie es besser nicht können. Ja, und dann entsprechend auch natürlich im Laufe der Zeit. Im Rollenspiel natürlich. Im Rollenspiel. dann sich auch mit zum Hauptfigur entwickelt. Ja. Nee, der macht auch sehr viel Spaß. Ja, und du hast schon recht, genau, hat moralisch gesehen, hat allein schon dadurch, dass ja Eddard Stark ja auch einen Bastard hat und offensichtlich seine Frau betrogen hat, hat er auch einen Makel sozusagen. Genau. Ist ja jetzt nicht, wenn ich in normalen Fantasy den strahlend weißen Paladin habe und den bösen, schwarz-magischen Hexer, das ist hier ganz anders. Die haben, alle genau. ihre dunklen und ihre hellen Seiten. Der eine mehr, der andere weniger. Ja, also von daher sehr realistisch, wie du schon gesagt hast. Ja, richtig. Also kurzum, Leseempfehlung, Daumen hoch, wenn man es günstig kriegt, warum nicht? Neuübersetzung, ja, kann man machen. Ja, sollte man sieht erwähnen vielleicht auch, aus. Dass da tatsächlich der ich habe es ja nicht gelesen, ich weiß nicht, ob jetzt auch der Großteil oder alle englischen Wörter, also wie King's Landing oder King's Road oder wie sie alle heißen, also ins King's Deutsche Road. Übersetzt wurden. Also sprich, ja. Jon Snow heißt jetzt hier nicht mehr Jon Snow, sondern Jon Schnee. King's Road. Jonas heißt Schnee. Schnee. Jonas Schnee. Jürgen Schnee. ja. Ja, King's Road ist entsprechend die Königsstraße und so also weiter. Also, das ist schwierig, den Mittelweg zu kriegen. Ich fand es so, wie es war, in Ordnung. Man hätte ruhig noch das ein oder andere Wort mehr übersetzen können. King's Road, Königsstraße, völlig in Ordnung. Aber alle Wörter zu übersetzen, wird es wieder schwierig. Geht auch ein bisschen Flair verloren. Ja, also ich denke mal wirklich, dass prägnante Sachen hätte man, also wie jetzt, wie heißt denn die, Winterfell? Ja. Gut, heißt auf Winterfell, da gibt es auch nicht viel, viel zu übersetzen. In dem Fall, aber also Eigennamen wie Jon Snow, gut, hätte man ruhig Jon Snow lassen können. Shadowfell, das heißt doch, weiß ich gar nicht, also jedenfalls heißt nicht Fell. Nein, aber Winterfell blieb Winterfell, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ja. Richtig. Ja. Gut, also verabschieden wir uns heute mit einem eindeutigen Lesetipp. Achso, wir wollten noch einen Film vorstellen. Wenn auch nur kurz. Dann nehmen wir noch ein, zwei Sätze. Nämlich 1, 2, 3, 9 Four Lions. War das ein Übergang, meine Güte. Charlotte Roach wäre blass geworden. Hoffentlich. Hoffentlich. Ja. Eine britische Tragikomödie aus dem Jahre 2010, über die wir, glaube ich, selten so gelacht haben. Ja, also die Szenen waren wirklich, habe selten so intensiv gelacht sozusagen. Ich habe nicht über vieles gelacht, ich habe über einiges gelacht, aber da habe ich sehr intensiv lachen müssen. Also saukomisch. Ich glaube, das liegt eben auch daran, dass es eine Tragikomödie war. Das heißt, man hat nicht dieses überdrehten Humor 90 Minuten lang, wo man, ne, man hat hier einfach Momente, die bitter sind, wo man einfach abschalten muss, wo man sich zurücknehmen muss und dadurch sind die witzigen Momente umso witziger. Deswegen das fand ich sehr angenehm an dem Film. Ist auch sehr britischer Humor. Ja. Sehr schwarz. Das ist wohl wahr. Also dafür at its best. Ja. Ja. Aber fangen wir erstmal vielleicht damit an, worum es geht. Was wird auf die Schippe genommen? Oder ehrlich gesagt, was wird vielleicht sogar mal realistischer dargestellt als in 18.000 Agenten und Islam- und Mystery-Serien oder Verschwörungsserien? Weil ich glaube, dass das Ganze war eigentlich realistischer als viele von diesem ganzen anderen. Ja, ja, es geht um eine britische... Nein, nennen wir sie Terrorzelle. Nennen wir sie ruhig Terrorzelle. Von Islamisten, die aber alles lustigerweise Briten sind. Also natürlich schon ja. Gebürtige vielleicht nicht. Also ein die Vorfahren. Ein rein konvertierter. Ja, genau. genau. ist sozusagen dabei. Ein aber im Prinzip alle, weil sie haben ja alle englischen, sind also alle in England geboren, wie ich es rausbekommen, also gelesen habe da im Film. Ja. Ich denke, das soll ja auch eine Anspielung sein auf diese britische Terrorzelle, die es ja dann auch gab, wo das ja auch so war, mehr oder minder, dass es Briten waren. Aber weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber kann über sein, ja. Also im Prinzip alles ja, Islamisten, die also da entsprechend in England auch aufgewachsen sind und groß geworden sind. Also im Endeffekt eigentlich den westlichen Lebensstil durchaus pflegen. Aber gut, wir haben da trotzdem ja. der Meinung sind, das ist so nicht richtig. Richtig. Die, ja, genau, wir haben sozusagen den etwas überzeugteren Moslem von seiner Sache. Ja. Dann haben wir den sehr den geistig etwas sehr auch, minder bemittelten. Ja, so ein bisschen so der Prolltyp auch, den man so abends in der Disco gerne mal trifft. So. Dann den etwas älteren, der auch ein bisschen langsam im Denken ist. Der Pakistani. Ja. Den sozusagen den neuen, sage ich mal, der gerade noch quasi ja, schon so Abiturient zu sein scheint. Der Studium halt, ja. Oder Studium. Studium war das. Okay, genau. Und der sozusagen gerade neu in die Gruppe aufgenommen wurde. Und Pierre Vogel. wie der heißt. ja, also quasi einen konvertierten Briten. Also eben Briten sind sie alle, wie wir schon festgestellt haben. Also ein echter, wie man sich einen Briten auch... Also kein Zuwanderer-Brite, sondern ein... Ja, genau. Jetzt mittlerweile mit seinem, ja, weiß gar nicht, Cappy heißt es wahrscheinlich nicht. Und Mützchen da, wie sich das gehört. Ja, und halt, was das heißt. Vollbart. Der aber auch, sag ich mal, eine Terrorstrategie verfolgt, die könnte von dir kommen. Also so scheinen deine Rollenspielplanung sehen ähnlich aus. Um nämlich den Dschihad voranzubringen, möchte er unter anderem eine Moschee sprengen, genau. Weil das ja denn die Moslems gegen die Ungläubigen, aufbringt. Macht aber gleichzeitig ein Bekennervideo, das sich dazu eben bekennt, was denn wahrscheinlich. Naja. Ja, schon ein bisschen, also ja, er verkauft ja dann seine ganzen Taktiken immer als gewollt und berechnet. Ja. Aber das kommt mir schon wieder so bekannt vorher. Ja, und das ist halt das, also es spielen wirklich sehr, sehr viele politische Faktoren da entsprechend eine Rolle. Also es, der ja, also diese ganze Geschichte wird da wirklich sehr auf die Schippe genommen. Zumal dann die tatsächlichen Islamisten, die dann in dem Film auch vorkommen, der Bruder jetzt von dem Hauptdarsteller beispielsweise, die ja wirklich die Islamisten dann in dem Fall auch darstellen, in dem Fall dann die total gemäßigte Partie darstellt und die überhaupt... Trotzdem am Ende festgenommen werden und des Terroranschlags verdächtigt werden, aber auch gar nichts damit zu tun haben im Endeffekt. Also schon sehr schön parodiert. Ja, also alles. Weil es wahrscheinlich gar nicht mal so parodiert ist, sondern tatsächlich, wie du schon sagst, durchaus wahrscheinlich. Ja, also man hat dann zum Beispiel die Szene, dass ein Bekennervideo aufgenommen werden soll und er schimpft halt auf den Imperialismus und McDonald's und dann wirft der andere ein. Dass McDonald's tatsächlich scheiße ist, sollen sie lieber beim Chicken. Ist doch viel günstiger! Ja, schmeckt auch besser. Also, ist schon wirklich schon ziemlich spektakulär. Also die eigentliche Motivation bleibt so ein bisschen im Dunkeln. Das wird jetzt nicht so ganz erläutert, was jetzt der tatsächliche Grund jetzt dafür ist. Also ist klar, die Parolen, die sie da rausbrüllen, das ist jetzt eine Sache. Aber was nun tatsächlich dahinter steckt, halt dann eine andere. Genau, tut dem Verständnis des Films jetzt aber keinen Abbruch. Nee. Ja, man es sind halt viele Mitläufer dabei, so wie das möglicherweise ja auch in echt teilweise so sein wird. Ja, also der Film ist schon sehr, sehr nah an der Wahrheit dran. Also das kann ich mir durchaus vorstellen. Also es ist wirklich so auf den Kopf getroffen, wie es, glaube ich, selten einer geschafft hat, das wirklich so zu treffen, also auch realistisch zu treffen, wie er nun, ja. Ja. Bei der Regisseur, ich weiß, hast du den? Nee, dem haben wir wahrscheinlich nichts da. Ist irgendwie auch bekannt für einen anderen sehr erfolgreichen Film in England, aber naja, mir jetzt auch entfallen. Ja, gut, wir werden den Film ja verlinken. Also kurzum, wir mal eine Komödie, Großbritannien, mit Terror als Thema und mal wirklich gepflegter schwarzer Humor und nicht eine 120 Minuten Gagshow, wo man sich hinterher selber den Kopf abschrauben will und das ist kein Slapstick, in den Kühlschrank packen will. Ja, also durchaus ernster Hintergrund. Also mir hat es sehr gut gefallen, wie schon länger kein Comedy-Streifen mehr. Ja, also ja, ich würde mal gucken. Zum Nachdenken mit dabei. Also bedient mehrere Felder. Auf jeden Fall. Und es wird auch was in die Luft gejagt. Das auch. Nicht immer ganz gezielt, aber es geht auch was hoch. Schauwerte fürs Auge sind ja, es werden enthalten. Die sind auch dabei. Ja. Ja, also auch da kriegt man was fürs Geld. Also kurzum, Four Lines ruhig mal ja, auf die Leihliste setzen oder was man, wie man sich so das so macht. Absolut. Ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich gar nicht wieder. Also wir sehen uns schon wieder, ja, aber die Hörer sind wahrscheinlich nicht wieder, die hören wir wieder. Nein, sie hören uns wieder. Ja, vielleicht hören wir sie auch mal wieder, wenn sie uns zum Beispiel anrufen. Du kannst mal deine Handynummer bitte. Oder selber im Podcast produzieren. Nein, ihr könnt das natürlich gerne e-mailen oder in den Kommentaren schreiben. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Auch zum Beispiel, wie ihr den Film fandet oder wie ihr die Serie fandet oder wie ihr das Buch fandet oder wie oft ihr Jack Vance gelesen habt. Ich glaube, du wirst vom Verlag bezahlt. Dazu möchte ich mal sagen, dass die Bücher schon länger nicht mehr aufgelegt werden. Ganz schlimm, wo du es gerade aber auf den Punkt bringst, Edgar Rice Burroughs. Letzte Ausgabe von 1970. John Carter, erster Teil, geht so für 40-50 Euro über TÜV. Das ist ein 100- oder 150 Seitenwerk. Hardcore. Ja, also nicht ganz billig. Ja, ich hoffe, ich komme nochmal dran, aber brauche mal ein bisschen Glück zu. So sieht's wohl aus. Insofern bringt auch die Verlagswerbung nichts. Bei Jack Vance ist das noch ein bisschen anders, aber ich glaube, auch da sind die Werke längst gedruckt und ich weiß nicht, ob es beim Verlag noch was gibt. Kann sein, aber naja. Vielleicht für 1 Euro zuschlagen. Für 1 Euro gibt es da bestimmt nichts, weil die qualitativ viel zu gut sind, dass sie jemals für 1 Euro verkauft werden könnten. Ich meine die Rechte. Ja, das wäre vielleicht eine klasse Idee. Also wenn es hier irgendein Verlag hört, macht so ähnlich wie der Manticore Verlag mit Einsamer Wolf, sichert euch die Rechte an Edgar Rice Burroughs und Jack Vance. Da kann eigentlich gar nichts schief gehen mit diesem Erfolgskonzept. Vielleicht noch Fritz Leiber dazu und vielleicht können auch so zweite Reihe Autoren wie George R.R. Martin das noch unterstützen. Ne? Bist du mit mir einverstanden? Ja, in diesem Sinne auch euch feuchte Weltherrschaftsträume. Tschüssi!